CropFM, Ausgabe Nummer 300. Wir schreiben den 31. Mai 2013 und ich habe mir ein paar nette Freunde eingeladen, um ein wenig ins Blaue zu diskutieren. Blaue Blume, die man niemals finden kann, ist sozusagen das Leitmotiv der heutigen Sendung. Es gibt natürlich viele Blumen, die blau sind, aber hier handelt es sich wohl um eine Metapher, ein metaphysisches Gleichnis. Und manchmal frage ich mich, ob nicht auch die Moderne so manche blaue Blume in der physischen Welt sucht und letztlich diese doch nur als transzendentes Gewächs existieren und nicht in der Raumzeit und doch so real sind wie ein Wachtraum. Und hier geht's gleich weiter mit Bernhard Reicher und Dr. Nachtsturm alias Walter Brandner. Und am Anfang gibt's noch eine kleine Collage zusammengestellt von Bernhard, dem er die blaue Blume aus der Romantik kommt, auch untermalt mit Musik aus der Romantik. I'm Blossom Goodchild, and a few people have written into me suggesting that I make this YouTube. I guess really to clarify a few things after sending out the message from the Federation of Light on October the 14th. So I'll be straight and to the point. Regarding Alabama, they do not say that they are going to appear over Alabama. They say we will appear in the southern part of your hemisphere. Then the next sentence was, we give the name Alabama. They could appear there, I don't know. I don't know where they're going to appear. They say they haven't revealed that at this point. As the world clearly knows, my name is Blossom Goodchild. Today is the 16th of October, and I believe the world are looking for an explanation from me as to why the Federation of Light didn't show on the 14th of October as they had said. I can't tell you. Imagine your disappointment, all those who believed. Put that all together, and then you've got an inkling of how I feel. I put the last 10 weeks of my life into getting that message out, and I have no idea why they haven't shown. I'm getting letters from people all over the world, of course, and some are so full of love and giving reasons why they didn't come. Before the 14th, people wrote in with some very good excuses I could use should they not, when they didn't show. I have no excuse. There is no excuse at all. I apologize. Tja, so kann es einem gehen. Aber es war falsch von mir. Natürlich war das der Walter, der diese Collage zusammengestellt hat. Ja. Wir sehen uns vor Gericht. Ich hab's gewusst, es wird so enden. Dabei hat's noch nicht mal angefangen. Hallo. Hallo. Hallo zusammen. Einstieg. Ja, hallo Walter, hallo Bernhard. Hallo. Warum hast du gerade die Blossom Goodchild jetzt ausgesucht? Ich meine, wie wir im Ankündiger schon gelesen haben, wir wollen das ein bisschen eine Rückschau auch halten an New Age Dinge, die uns natürlich auch alle irgendwann fasziniert haben. Es noch immer tun, zum Teil andere Dinge, die vielleicht ein bisschen an Glanz verloren haben. Weil Blossom Goodchild so ein perfektes Symbol ist für das alles für mich, weil sie so, weil ich glaube, sie lügt auch nicht, sie hat nicht gelogen, sie hat nicht aus irgendwelchen Marketinggründen oder so, weil sie hat ja nichts verdient damit, angekündigt, dass die Federation of Light kommt, und dieses Video damals mit der Ankündigung von der Federation of Light ist ja viral geworden. Ich kann mich noch erinnern, ja. Ich habe mir gedacht, das ist schon wieder. Sie kommen schon wieder. Ja. Aber die wirklich gewartet haben auf die Federation of Light, ich weiß nicht, warum das damals anders war, haben in diesem Fall wirklich eine Euphorie bekommen, die seinesgleichen oder ihresgleichen gesucht hat. Und dann, wie dieser 15. vorbeigezogen ist, und du hast ja gehört, vorher, sie hatte schon gesagt, na, die Federation of Light haben ihr durchgesagt, es wird im Süden der USA sein. Alabama, dieses Wort ist gefallen, aber das kann sie jetzt nicht verifizieren. Also sie werden irgendwo im Süden niedergehen und passiert ist halt, wie schon so oft, nichts nach solchen offiziellen Ankündigungen. Und diese Frau hat wirklich dann die gesamte aufgestaute Wut und Häme und Enttäuschung aller UFO-Gläubigen, Ankunftsgläubigen zu spüren bekommen, dass sie sich dann eben genötigt gesehen hat und wirklich ein Video in ihrem Schlafzimmer aufgenommen hat, wo sie am Schluss dann auch, glaube ich, ein paar Tränchen drückt. Und hat mich aber gerührt, weil also von meinem Gefühl her, sie hat nicht wie irgendein Guru dann gesagt, naja, das wurde falsch verstanden oder so, sondern sie hat gesagt, ich verstehe es nicht, keine Ahnung. Sie haben gesagt, sie kommen und sie sind nicht gekommen. I have no explanation. Vielleicht ist es ja genauso. Ja. Oder vielleicht ist es eben nur ein Wachtraum gewesen und nur unter Anführungszeichen. Ja. Und es war halt nicht, vielleicht sind sie auch gekommen, aber wir haben es gar nicht gemerkt, weil das in einer ganz anderen Existenzebene. Es ist irgendwie, man kann sich da alles Mögliche jetzt ausdenken, aber im Endeffekt ist es halt sehr oft so, dass derlei Dinge, oder es ist eigentlich immer so, dass dann derlei großartige Dinge, Weltuntergänge natürlich offensichtlich noch nie eingetreten sind. Und wenn, dann wäre das jetzt sehr interessant, ja, weil wir es mir nicht gemerkt haben. Ja, ich glaube, je konkreter es angekündigt wird, umso weniger trifft es ein. Ja, also wie die Heisenbergsche Unschärfe. So vielleicht ungefähr. Die divinatorische Unschärferelation. Ja, das sehr schön, ja, ja. Die divinatorische Unschärferelation. Das könnten wir jetzt eigentlich mal als erstes Ergebnis unserer heutigen Gesprächsrunde betrachten. Ne? Passt. Passt. So früh und schon. Jetzt können wir gleich aufs Gericht gehen. Komm. Ja, es ist natürlich eine unglaubliche Tragik in diesen immer wieder seit unzähligen Jahren und Jahrzehnten angekündigten Ankünfte und mir kommt vor, dass die Menschen haben so wenig Fantasie, sondern sehen das rein materialistisch. Es muss so sein, dass quasi das Riesen-UFO kommt, nicht wie bei Emmerich und so alles verdeckt und alles wird dunkel und böse, obwohl das natürlich auch manche glauben, aber es muss irgendwie so wie bei Steven Spielberg sein. Es muss ein überirdisch riesiges, weiß schimmerndes, mit einer Aura umgebenes UFO kommen, aus der dann diese schlitzäugigen kleinen Männchen heraustreten und also ich wäre schon, wär schon mit einem Rostdicken zufrieden, aber derlei Dinge, zum Beispiel 2012, schreibt da jemand im Chat, natürlich, klar, das ist jetzt, wir haben es alle miterlebt vor ungefähr einem halben Jahr. Interessanterweise, es gab da schon sehr viele, die also dann Countdowns auf ihren Webseiten hatten und so. Und wenige davon sind eigentlich dann danach eigentlich dazu gestanden und gesagt, na, ich habe mir das echt mehr erwartet. Ja. Ein paar Ausnahmen gibt es, aber die meisten haben dann irgendwie schon, oh, gut, nichts passiert. Mantel des Schweigens. Ja, ja. Ich meine, es hat schwer dann, gell, wenn man sich auf was draufsetzt, das eben so, wie du sagst, ganz, ganz scharf umrissen beschreibt und dann ist es eben wie ein Tag wie jeder andere in einer Epoche, die sehr bewegt ist, ne? Vielleicht wurden diese Sachen auch bei diesem Y2K, falls man sich daran noch erinnert, diesem ja. Y2K-Park im Jahr 2000. Mir kommt vor, damals gab es mehr Hysterie als 2012 dann im Endeffekt. Ich war eigentlich schon ein bisschen enttäuscht, weil ich spürte dann am nächsten Tag auch keine besondere Lebenslust bei den Menschen. Ich habe mir schon gedacht, dass die dann, juhu, es ist nicht eingetroffen, yeah, danke, dass wir am Leben sind. Aber es war so, naja, ich habe es ja eh gesagt, ne? Puh. Naja. Und vorher diese Bücher, die es da alle gab. Ja. So. Endzeit-Szenarien. Ja, ja, ja. Unglaublich. Ich kann mich da noch gut erinnern. Also ich habe damals also schon in einer Softwarefirma gearbeitet. Und es waren eigentlich alle recht entspannt im Endeffekt. Aber es war trotzdem, gerade wenn man Softwareentwickler ist, weiß man, oh Gott, ich meine, da kann so viel schief gehen. Ja. Und wie soll man das wirklich testen? Vielleicht hat man bei irgendeinem Test irgendwas doch übersehen, da gibt es doch so eine Kettenreaktion. Ne? Also, aber eigentlich war die Aufregung eher in den Populärmedien. Aber gut, Y2K ist doch was ganz anderes als 2012. Ne? 2012 natürlich. Ist eher vergleichbar mit dem, was jetzt bloß im Gutschein, das war eher so ein Kataklysmus oder ein wirklich einschneidendes Erlebnis, das uns für immer verändert. Mhm. Und ich habe das ja in den späten 90ern bin ich da auf das gestoßen, auf diesen 2012-Mythos. Und ich habe das ja als nette Idee empfunden. Wäre doch schön, ja. Aber also je näher das Datum auch gekommen ist, desto absurder kam mir das vor, dass man das jetzt wirklich erwartet. Aber na, vor allem mit diesem Meier-Kalender. Und dann fand man ja noch einen älteren Meier-Kalender zum Glück noch genau, rechtzeitig. Genau, weiter hinausdatiert worden. Ja, man ist jetzt richtig mit den Meier-Kalendern, man hat sich halt einen rausgenommen, man hat dann irgendwie, man muss das ja allein schon mal synken und wie man da jetzt das genaue Jahr, da, nicht einmal da war man sich ja ganz sicher. Ne? Also insofern, aber zum Beispiel, man sollte nicht das Kind im Bade ausschütten, weil der Meier-Kalender selbst und die Kultur ist höchst spannend. Also ich habe 2011 dann die letzte Sendung zu dem Thema gemacht. Die letzte war das damals über eine Dame, die da wirklich die Hildot heißt sie? Sorry, Name fällt mir jetzt ein. Die hat wirklich in Guatemala lebt und dort wirklich unter Mayas. Und das ist schon spannend. Was können die Mayas jetzt dafür, wenn wir da ein Riesentheater machen? Ne? Also, ja. Ich persönlich habe ja nie verstanden, warum gerade die Maya. Warum nicht die Chinesen, warum nicht... ja, oder die Inka oder irgendeine andere Südamerikanische. Ja, gut, ist halt so. Also, im spannendsten. Aber keine Ahnung, warum gerade die Maya. Vielleicht, haben sie die vielleicht wegen der Biene Maya. Nein. Es ist alles Maya. Alles Illusion. Ja, alles Maya. Ne? Sehr interessant. Das Maya, Biene Maya. Und Maya beim Hinduismus, glaube ich, ist das. Ja, genau. Das ist ja fast das, also zumindest gleich ausgesprochen, aber interessant, ne? Und dann die große Illusion mündet dann über den Atlantik oder über den Pazifik, je nachdem von welcher Seite, in der tatsächlich großen Illusion, dass wir glauben. Aber ich habe schon den Eindruck gehabt, dass sehr vieles von dem, was die meisten Menschen für 2012 erwartet haben, die sich damit beschäftigt haben, nicht im Äußeren, sondern halt im Inneren passiert ist. Ja gut, da kann man jetzt sagen, das kann jeder behaupten. Aber natürlich, ja klar. Ja. Ist eine Interpretation wie immer, aber ich habe... noch nie so viele innere Zusammenbrüche oder eben Ende der Illusionen erlebt im Zuge oder im Folge rundherum um dieses Datum wie eben jetzt. Das empfinde ich auch so. Ja. Aha. Also man kann ja da immer nur von seinem eigenen Umfeld ausgehen. Ich weiß jetzt nicht, ob man das, aber das wird wahrscheinlich, jeder vielleicht kann auch da im Chat was dazu sagen, werden wahrscheinlich sehr viele Menschen so empfunden haben. Also zum Beispiel das alte Formen des Zusammenlebens wie die traditionelle Heirat überhaupt nicht mehr funktionieren, dass viele Menschen inklusive mir selbst auch im Jahr zuvor wirklich psychische Zusammenbrüche haben, weil die alten Lebensprinzipien einfach nicht mehr funktionieren. Mhm. Also dann, da tut sich schon was, finde ich, gehäuft. Also, es war eine unglaublich intensive Zeit. Mir ist ja wieder andersherum gegangen. Also wie gesagt, ich habe mir gedacht, ja, schau mal da mal, man kann natürlich nie ausschließen, dass nicht doch irgendwas passiert, wie soll man das auch, aber mich hat es überrascht, wie sich es dann im Jahr 2012 verdichtet hat, auch noch einmal. Also aus allen möglichen Richtungen eigentlich Umbrüche da waren. Aber halt so dieser große, und vor allem mit, was man sich ja eigentlich erwartet hat, war ein induzierter Bewusstseinswandel. Ne? Also stimmt. Da gab's durch kosmische Einflüsse, was auch immer. Und das ist natürlich, ja. Da gab es ja mal einen Gast in dieser Sendung. Naja, der Dieter Breuers. Ne? Der hat da recht interessante Dinge drüber gesagt. Was jetzt zum Beispiel auch ist, dass ja die Sonnenaktivität bei Weitem nicht so hoch ist, wie man das gedacht hat. Ursprünglich war es ja 2010 so, dass man dann tatsächlich für Ende 2012 das Maximum vorhergesagt hat. Da habe ich mir schon gedacht, nein, das ist aber wirklich spannend. Ne? Also doch jetzt eine Korrelation, aber dann hat sich das immer weiter nach hinten verschoben. Und im Moment ist es so ein bisschen, man weiß jetzt nicht so recht, was jetzt passiert, ob die Sonne in ein neues Minimum geht und wir in eine Mini-Eiszeit schlittern. Und das bei all dem der Panik bezüglich Global Warming vielleicht erledigt sich das Problem, indem einfach viel weniger Energie von der Sonne kommt. Also da gibt es alle möglichen Spekulationen, aber keine von der ich weiß, ist jetzt in der Form eingetroffen. Aber doch, in so vielen Sparten ist so vieles, sind so viele Enden zu sehen, aber eh schon länger, wenn ich jetzt an die Musik denke, die moderne Musik, Popmusik, wo wirklich keiner mehr wirklich weiß, was jetzt noch kommen soll, wo es hingehen soll. Na, da bist du sicher der Mann, der darüber reden kann. Also täglich damit konfrontiert, also auch, weil ich ja bei mehreren Radiostationen arbeite, dass wirklich renommierte Journalisten sagen, es gibt nichts mehr, wo man hin kann. Es ist definitiv irgendwie ein Ende und niemand kann sich vorstellen, dass noch irgendwas Neues, vollkommen Neues, das nicht auf 50er, 60er, 70er, 80er Jahre zurückgreift, irgendwie entstehen kann. Mhm. Vielleicht ist es in der Literatur auch so, kann ich nicht sagen, aber es ist schon. Was natürlich meiner Meinung nach heißt, dass sich das Neue schon anbahnt und alle überraschen wird, aber wahrscheinlich aus einer Richtung kommt, dass der keiner erwartet, offensichtlich. Ne? Aber das wird dann auch nicht so spektakulär kommen, wahrscheinlich, sondern einfließen. Ja. Wer weiß, ne? So stelle ich mir damit das richtige Leben vor. Es ist nie so Hollywood-like, so BAM! Das eigentlich. Ja. Ja. Wer hätte sich 1961 mitten im Rock'n'Roll-Hype Revolver erwartet? Oder Sergeant Peppers? Ne? Ja, ja, klar. Ja. Keine Ahnung, vielleicht fließt die Romantik ja wieder mehr in die Popmusik ein, aber das wäre jetzt auch nichts Neues. Ne? Na eben. Es ist ständig nur ein Wiederkauen und ja. Experimentieren, aber man weiß nicht wohin. Ja, das Luxusalbum, das neue, das ist leider noch nicht auf CD, beziehungsweise im Verkauf, aber das ist natürlich bahnbrechend, aber ja, gut. Ein neues Revolver. Definitiv. Bin ja ein großer Fan. Ja, ich danke dir dafür. Nichts zu tun. Ja, bleiben wir gleich noch ein bisschen bei Channelings. Also, wir wollten ja eigentlich dich so quasi on the spot fragen, sag mal, magst du einen Willi channeln? Aber irgendwie ist mir das dann, ich weiß nicht, würdest du das machen zum Beispiel? Könntest du das? So ohne Vorbereitung. Den Willi Wolfgruber kennst du? Ja, ich weiß. Ich habe ihn ein oder zweimal kennengelernt noch. Und theoretisch könnte ich es indirekt. Also, ich habe hin und wieder schon Verstorbene gechannelt, das liegt mir aber nicht besonders. Es gibt Medien, die haben da ein besseres Händchen dafür, weil ja jedes Medium auch seinen eigenen Stil hat. Und da merke ich, Verstorbene ist für mich wirklich außergewöhnlich anstrengend. Und es ist sowieso einmal vorausgesetzt, dass die überhaupt gechannelt werden wollen. Naja. Aber ich habe es ein paar Mal gemacht und etwas häufiger war so, dass dann die Vierel das sozusagen simultan gedolmetscht hat, also so überbrückt hat, weil das dann für mich angenehmer ist. Und also rein theoretisch würde es gehen, aber wie das in der Praxis ausschaut, keine Ahnung. Ja, lass mal lieber werden. Also Live-Channelings ist für mich auch irgendwie so, ist vorbei. Das war aber ein interessantes Experiment, aber es ist... Aber Channelings generell, ich weiß ja nicht, also ich habe in den 90ern, da war das wirklich neu. Also das war für ein Material, das war in einer Art geschrieben, das war so, sowas gab es nicht. Das war wirklich neu. Wir werden heute noch aufs Sprechen kommen, dass es überhaupt nicht neu war, aber das war mir damals nicht bewusst. Und eben, gerade dieser Shelton Nidle zum Beispiel, der hat, also manchmal war es völlig absurd, was da dahergekommen ist, und manchmal war es genial. Also es war, ich glaube, das muss wahrscheinlich ein Autorenkollektiv sein, egal ob diesseits oder jenseits, ich will mir da überhaupt nicht in irgendwelche Dinge ergehen, ob das jetzt wie real oder sonst was, aber da waren also wirklich Konzepte beschrieben in einer Art, die, und zwar interessante Konzepte, die so verständlich und zugänglich für mich waren, das war faszinierend. Mhm. Ja, ich glaube, jeder von uns hier im Raum hatte so eine Hans Persönlichkeit, die ihn so quasi geknackt hat oder aufgeweckt hat. Bei dir war es Ahasta. Genau. Bei dir war es der Cryon. Nein, der Seth natürlich. Der Seth, ja. Seth, der in den 70er Jahren schon gechannelt hat, aber das war so ein richtig mit dieses Buch gekauft. Und das war die Zeit, wo mein Vater gestorben ist, darum da habe ich mich nur mit Mind Control und Seth beschäftigt. Seltsame Zeit, muss ich sagen. Engartig. Sehr seltsam. Aber hast du für dich auch so so eine Mischung aus Science Fiction? Oder ich glaube, die Transpersönlichkeit, die einem zusagt, hat schon auch viel mit einem selbst zu tun. Also das spacige, kosmische war schon immer so deins, oder? Wo Sheldon Neill dann... Ja, da war jetzt irgendeine Persönlichkeit, aber der hat sehr oft eben diese galaktische Föderation gechannelt. Das habe ich einfach irgendwie zum einen total lustig gefunden, dass das einer wirklich galaktisch war, weil es war so Star Trek hoch 10. Mhm. Und andererseits aber eben faszinierend, weil da sehr interessante Dinge zum Teil gestellt sind. Und dann waren wieder Chinese, die waren, also wirklich, was ich nur gedacht habe, um Gottes Willen, was ist da los? Ja? Also reine Propaganda oder was kann ich? Du, ich glaube, es ist ganz ähnlich wie bei real existierenden Menschen, dass man halt eine bestimmte Sympathie hat zu jemandem, wo es bestimmte Resonanz gibt zu einem selber. Genauso ist es halt auch mit feinstofflichen Entitäten. Stimmt. Was immer feinstofflich bedeutet, ne? Das muss ich da immer dazu sagen, weil das so einer dieser super Begriffe ist. Natürlich. Entschuldigung, aber eben, Galaktische Föderation, wir haben am Anfang die Blossom Goodchild gespielt. Ich glaube, die hatte ja auch die Galaktische Föderation irgendwie. Natürlich. Hatte am Rohr, ne? Ja. Und also, was auch schon damals war, ist, wir kommen ganz, ganz bald. Wir sind in den letzten Vorbereitungen. Mhm. Ne? Und keine Ahnung, ich habe vor ein, zwei Jahren wieder mal so bei diesen Sheldon-Neidl-Channelings reingeschaut oder bei irgendeinem anderen. Es ist noch immer genau dasselbe. Wir kommen, es ist wirklich Last Stages, also wir bereiten es nochmal. Und es ist irgendwie, wenn das neu ist, erzeugt es natürlich eine unglaubliche, wie soll ich sagen, eine akute Euphorie irgendwie. Vielleicht ist das wirklich so. Mhm. Ne? Ich habe damals Ende der 90er einen gemeinsamen Freund von uns, die waren also so auf diesem Trip, die haben schon jederzeit erwartet, dass sie im Garten irgendein Alien manifestiert. Weißt du, wie ich meine? Also, da gab es wirklich Leute, die haben sich da, man muss sich da natürlich auch reinlassen. Ne? Und ich glaube, das ist schon okay, das ist eine lustige Zeit gewesen und so, aber wenn man dann sein Leben darauf aufbaut, auf sowas, dann baut man, glaube ich, nicht einmal auf Sand, also dann baut man auf feinstofflichen Sand und da fällt man einfach durch. Der kann noch trügerischer sein als Treibsand. Sehr schön. Zweite Weisheit. Ja, heute. Wenn man mitschreibt. Halt. Aber Blossom Goodchild hat so quasi die Rolle von Christus für die katholische Kirche übernommen, denn sie ist zuerst als Vermittlerin aufgetreten und dann hat sich dann freiwillig kreuzigen lassen, weil dann alle so quasi sich an ihr abarbeiten konnten. Mediumistische Schwindel als eine Gemeinheit und jetzt, wir haben es ja immer gewusst und also. Aber trotzdem glaubt und jetzt haben wir aber wirklich enttäuscht. Genau. Das war so, ja. Also niemals vor der eigenen Tür kehren und hinterfragen, wieso jetzt das so dermaßen wichtig ist, dass die Galaktische Föderation mit ihren Hunderttausenden verschiedenen Mitgliedern, ich habe leider das Buch vergessen, ich wollte ein bisschen draus zitieren, das ist ja noch viel, viel ärger als Hierarchien in einem Büro oder im Himmel mit den Engeln, das ist unfassbar, wie das hierarchisch aufgebaut ist. Diese Galaktische Föderation. Die Galaktische Föderation. So wie sie Blossom Goodchild beschreibt, schreiben ja alle anders. Genau. Also da gibt es Ränge, da gibt es... es gibt auch den Christus, den kosmischen Christus, der... Warum zeigst du jetzt zum Bernhard? Weiß ich nicht, warum? Ich habe ihn angeschaut. Es gibt auch den Christus und zeigst Jesus? Bist du es? Nein! nein, ich zeig irgendwo hin. Entschuldigung. Das kosmische Bewusstsein. Wollte ein bisschen blöd reden. Aber ich habe in diesem Buch, ist Christus ein... hat ein Raumschiff über sich, ein riesiges? Ja, das ist, es gibt Leute, die also wirklich glauben, der Jesus ist mit einem Raumschiff im Orbit und das finde ich so absurd. Aber okay, ja. Und er hat halt 100.000 Dienstränge gibt es da und die haben aber alle irgendeine esoterische Funktion und Entsprechung. Und kann man sich vertiefen drin. Kann man sich auf jeden Fall vertiefen drin und die sind also wirklich Millionen Schiffe, das ist also so die mehr, die dann im Orbit sind, aber eben unsichtbar. Und das ist also, ja, es ist nichts widerlegbar natürlich, auch nicht beweisbar, weil ja, die Zeit ist noch nicht reif. Ne? Nur wenn man sich dann halt hinauslehnt und doch ein Datum nennt und dann halt das nicht passiert, das ist halt blöd. Ne? Aber gut. Ich finde, was du vorher angesprochen hast, finde ich interessant, wenn nämlich, also was die wenigsten tun in so einem Fall, wenn sie enttäuscht werden, ist zu hinterfragen, warum sie sich eigentlich überhaupt haben täuschen lassen. Das tut einfach fast niemand. Das ist aber das Einzige, was so ein Ding bringen kann, oder eines der wenigen Dinge. Ja. Man kann sich selbst hinterfragen und besser kennenlernen. Ja. Und da kann das sehr wirkungsvoll sein. Und deshalb finde ich das auch überhaupt nicht schlecht oder so, wenn irgendwelche solche Voraussagen sind und dann irgendwelche Leute das glauben. Es ist okay. Ich fürchte nur, die meisten tun das nicht, weil das für mich ja die Fortsetzung... hinterfragen nicht, weil sie so Schiebel, sagt man, glaube ich, dass ich das jetzt böse meine oder so, aber sie wollen nicht hinterfragen, weil sie so gern, weil die katholische Kirche ist ja heutzutage nicht mehr so populär, aber im Endeffekt ist diese galaktische Föderation für mich ja eigentlich nichts anderes als die katholische Kirche. Auch hier in der katholischen Kirche gab es die verschiedenen Engelshierarchien, die Engelsbilder, die man mit sich herumtrug, heute ist es halt ein Deva oder ein, weiß auch nicht, also die Esoterik hat das ganz clever übernommen eigentlich, auch in diese Richtung. Also es ist für mich eigentlich, und es gibt halt immer Gläubige. Naja. Gläubige. Hauptsache man kann die Verantwortung abgeben. Ja, ob das jetzt an die Kirche ist, an den Guru, an irgendwelche Außerirdischen oder sonst was. Letztlich geht es darum, dass irgendjemand kommen soll und das Schlamassel bitte richten soll, dass man es selber eingebrockt hat. Ja, ja. Und auf die Weise wird es halt nie funktionieren. Ja, es ist ja auch so gemein, weil man kommt ja nie zur Quelle selbst hin, weil sich immer irgendein Mittler dazwischen schaltet. Und man lässt es zu, oder? Es ist so, wie man die Kirche braucht, um irgendwie mit Gott kommunizieren zu können. Heute brauchen wir im Channel und Medien. Brauchen wir Blossom Goodchild, die uns sagt, wann sie kommen. Wann die Galaktische Föderation. Ja. Genau. Und, aber was ist das, was wäre die Alternative? Ich habe das schon so oft erlebt in Vorträgen oder Coachings, dass ich den Leuten gesagt habe, ja, ihr braucht das nicht, ihr habt selber die Verbindung dazu. Oder auch die Firel hat das auch gesagt, schon einmal, ne, du bist Gott, du brauchst da keinen. Das ist scheinbar so erschreckend, da wollen die Menschen nicht anstoßen dran. Mhm. Ja, das kann man jetzt auch durchaus, das wäre völlig eigene Diskussion, ja. Also ob wir alle Gott sind oder ob Gott dann doch wieder was ist, was quasi alles nur beinhaltet und wir sind nur Teil davon. Ich glaube, oder ob wir sowieso einfach nur Zellhaufen sind, die irgendwann abticken wie eine Uhr, auch über das werden wir heute noch sprechen. Aber ich glaube, was wichtig ist, ist, dass jeder, also niemand muss eigentlich auf ein Medium angewiesen sein. Mhm. Es ist, wenn sich jemand für solche Informationen wirklich interessiert, ist er schon am gescheitesten. Er versucht selbst zum Medium zu werden, aber natürlich am schwierigsten. Ne? Mhm. Und ich gebe es auch zu, es ist viel einfacher, dann jemanden zuzuhören, der dann... Stimmt. und schauen, ob man irgendwas damit anfangen kann. Wird uns ja aber auch vorgegeben, dass dieser Weg so schwer ist, oder? Eben. Weil gerade das, was Bernhard angesprochen hat vorher, ob man das jetzt, wie man auch immer das interpretiert, ist ja, dieses Wissen war ja im 19. Jahrhundert entweder sowieso verboten oder war ein Geheimwissen, wo du erst 100.000 Schritte durchlaufen musstest, Initiationen oder sehr viel Geld zahlen musstest, um irgendwann einmal auf das draufzukommen, was heute eigentlich in jedem zweiten Esoterik-Ratgeber steht, nur beachtet es keiner, man selbst ist es. Naja. Man ist Teil oder können wir uns vielleicht einigen, man hat viel mehr Fähigkeiten, als man sich selber zugesteht. Man ist ja einfach nicht ein Ausgelieferter. Ja, davon gehe ich einmal aus. Das ja, wobei das aber unser Potenzial noch nicht ausschöpft. Genau, aber, wobei ich aber ehrlich zugebe, dass es manchmal ein trauriger Zustand ist, weil ich hätte dann schon auch gern irgendwie einen Sohn, zu dem ich kommen kann und sagen, du da oben. Ja. Ja, daraus ergibt sich ja dieser Wunsch zu glauben und dieser Wunsch, sich quasi hinzugeben an was. Das ist auch nachvollziehbar. Mhm. Und ich würde da jetzt auch gar mich auf keinen Fall auf irgendein Urteil zum Urteil hinreißen lassen, was jetzt da der richtige Weg ist und so. Ich für mich persönlich glaube nicht, dass es für mich der richtige Weg ist, wenn ich mir da irgendwie jemanden, mir da meinen Guru oder meinen Gott suche. Aber ja. Glaubt, was ihr wollt. Tut, was ihr wollt. Tut niemandem was. also, und diese Geschichte mit, wir kommen ganz, ganz bald. Wir haben da im Vorgespräch eben das Urantia-Buch, oder Urantia-Buch. Also irgendwann in den 50ern in Chicago wurde das, glaube ich, fertiggestellt, ist dann rausgekommen. Beschreibt eine, was kennt, sagt ihr das was, Bernhard? Das ja, ich habe es nie gelesen, aber ich habe es auch nicht gelesen, das ist ein unglaublicher Wälzer. Das haben die wenigsten gelesen. Ich würde es gerne mal lesen, wenn ich mal viel Zeit habe. Oder zumindest eine Zusammenfassung vielleicht. Das ist, glaube ich, Unmengen, also tausende Seiten. Ist wirklich ein dickes Buch. Und beschreibt ja auch wirklich schon so eine Kosmologie und also ich glaube, Urantia ist der Name unseres Planeten in den alten Zeiten. Völlig faszinierend. Und wenn man sich das so ein bisschen anschaut, und ich habe da Interviews gehört von Leuten, die also das bearbeitet haben und so weiter, und die das eben wiedergegeben haben, und da ist mir dann so klar geworden, okay, also New Age war auf keinen Fall neu. Also das ist, geht einmal mindestens zurück bis an Anfang des 20. Jahrhunderts. Genau. Spiritismus, glaube ich, was ich weiß, ist ja so das Aufkommen des Channels als solches, oder? Wenn man es so sagen will, auf alle Fälle, ja. Und natürlich geht das Ganze noch weiter zurück. Also da müssen wir bei der Blavatsky auf alle Fälle anfangen. Die Blavatsky, die von der fast alle abgeschrieben haben, also auf links, rechts, überall, oben, unten, alle haben von der Blavatsky abgeschrieben. Ja. Also. Und vorher sind wir noch bei Christian Rosenkreuz und es gibt schon Dinge, die immer wieder aufgetaucht sind. Ich meine, Neuplatoniker, und also wir können noch weiter zurückgehen, bis wir irgendwann einmal bei der Tabula Smaragdina sind. Aber so die wirkliche neue Esoterik, wenn man das so sagen will, hat meines Erachtens nach die Blavatsky eingeleitet. Aber hat die schon gechannelt? Entschuldige. Ich glaube nicht, dass sie gechannelt hat im direkten Sinn. Also ich glaube schon, aber... Es wurden ja Sachen mitgeteilt, jedenfalls von ihren tibetischen Meistern. Da gab es ja diese Briefe, genau. Sie hat automatisch geschrieben, und so gesagt. Sie ist auch dabei erwischt worden, wie sie gefaked hat, kranke Dinge. Ja, ja. War aber trotzdem eine äußerst interessante Frau. Und interessanterweise ist das ja so ausgehendes 19. Jahrhundert eigentlich auch die Hochblüte der Romantik. Das ist irgendwie die Entstehung von, und deshalb finde ich auch, dass das da recht gut passt heute, weil eben die Entstehung von New Age und vielen Dingen, die uns da heute so beglücken, unter Anführungszeichen manchmal, haben ihren Ursprung eigentlich in dieser Epoche. Die also enorm interessant war. Also Wien war nicht zu vergleichen mit dem heutigen Wien eigentlich. Es war eben, aber eben auch nicht romantisch. Muss man nicht mehr dazu sagen, glaube ich, weil Wien war ein unglaubliches Dreckloch. Naja. Und die Arbeiter unter unglaublichen aber auch kulturell und Umständen so gelebt haben. Natürlich gab es die Reichen und Schönen, aber wenn man so Romane aus dieser, und auch ihre, wenn man zum Beispiel von Schnitzler, Leutnant Gustl liest oder so, mit Ehrenkodex von Offizieren, die sich beim geringsten... Ja, ja. Ich meine, so Wien ist das, was es für die damalige Zeit dargestellt hat. Es hatte eine ganz andere Bedeutung, als Wien jetzt heute hat. Ja. Das war eine der großen Weltstädte damals. Ja. So wie heute, weiß ich nicht, New York. Ja, ich glaube ungefähr. Man könnte fast so... Die Persönlichkeiten, die sich dort getroffen haben und die Entdeckungen, die Sachen, die weitergebracht waren, sind damals, das war schon Wien ganz maßgeblich. Ja, ja. Und Österreich war so groß. Österreich, Ungarn, was haben wir alles verloren? Der Kaiser. Ja, ja, der Kaiser. Ja. Entschuldigung. Ein bisschen ein Monarchist. Wir haben ja jetzt die EU, ist noch viel größer schon. Ja, aber es ist Österreich-Ungarn. Das sie. Was mich sehr fasziniert ist auch. Ich war übrigens verliebt in die Romy Schneider, wie so auch. Wegen der Sisi-Filme. Also, verstehe. Ich habe noch nie einen Sisi-Film angeschaut. Solltest du? Ja, jetzt ist spät. Nein, das musst du mit so 7, 8 Jahren sehen. Ja. Dann verliebst du in die Romy Schneider. Du kannst Sissi bei Visconti sehen. Ja. Der spielt ja die Romy Schneider nochmal. Das habe ich gesehen. Mich interessiert ja immer, um zum Thema zurückzukommen, auch wie sich die Perzeption immer mitentwickelt. Das ist so wie bei UFOs, die in den 50er Jahren runde Scheiben waren, bis heute, wo sie eigentlich so postmoderne Lichtspiele sind oder so, was ja immer mit Jahrzehnten zu tun hat und wie die Leute da was wahrnehmen, hat sich ja das Channeling in den Jahrzehnten immer verändert. Also in den 1910 oder Anfang 19. Jahrhundert waren es diese Rapping Ghosts, diese Klopfgeister, unglaublich anstrengend, Channelings, die haben die gemorst, oder was? Sozusagen. Also es hat ja sogar in Graz ein ganz berühmtes Anschauer Medium gegeben, die Maria Silbert. Genau. Die Seherin von Waltendorf. Die hat in den 20er Jahren ganz viele... Da war mein Artikel auf einer Grotesk. Deiner Blog. Auf ja, Grotesk, genau. Ja. Die ist eine historische Persönlichkeit. Und die hat ganz, ganz außergewöhnliche Sachen gemacht. Die hat auch, wie man festgestellt hat, gefaked. Aber Viele Sachen sind bis heute unerklärt. Beeindruckend sind vor allem die gravierten Schriftzüge ihres Kontaktgeistes, Nell. Also es gibt noch einige Dosen oder Taschenuhren, wo auf die Innenseite des Deckels der Schriftzug Nell graviert wurde, während die Taschenuhr da ungeöffnet am Tisch gelegen ist und von allen sichtbar waren. Solche Sachen, die sind bis heute ungeklärt. Aber der Nell hat eben auch durch Klopfzeichen kommuniziert. Das war so ähnlich wie ein Morse-System und die Klopfzeichen waren ja nicht nur am Tisch, die sind durch den Raum gewandert und die Wände entlang und das waren noch eher die unspektakuläreren Sachen. Aber ich stelle mir auch immer vor, wenn ich ein Geist bin und wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es unglaublich anstrengend ist, Materie zu manipulieren auf dieser Ebene, was das für ein Mörderhocken gewesen sein muss, für die Geister damals zu kommunizieren. Arme Schweine, ja. Wirklich. Ich habe ja mal geforscht, wo ich das erste Mal irgendeinen Menschen als Mittler von Transwesenheiten finde. Und das, was ich gefunden habe in der Bibliothek meines Vaters, ist jetzt sicher nicht das erste, aber das erste, was ich wahrgenommen habe, war während des Zweiten Weltkriegs, gab es eine Untergrundgruppe, bei denen Emanuel gechannelt hat. Da gab es der wurde dann, glaube ich, auch als Engel gesehen oder Erzengel. Unfassbar streng, also in unfassbarer Strenge, diese Channelings, da kann einem Angst und Bange werden. Also, und das reflektiert natürlich auch wieder die Zeit des Zweiten Weltkriegs, während die Transwesenheiten der 70er Jahre zum Beispiel, wenn du jetzt Fintorn war ein bisschen später, aber Seth zum Beispiel, unheimlich hippie-mäßig drauf ist. Das ist so wie LSD nehmen irgendwie. Während das Seth, wäre eine eigene Sendung wieder, sich ja aber aufgespaltet hat in verschiedene Seths und der 90er Jahre Seth dann plötzlich auch so apokalyptisch geworden ist, dann so, Achtung, es ist nicht mehr viel Zeit und also ich finde das schon so interessant, wie das immer so mitmorft, irgendwie mit verschiedenen Strömungen. Ja, es hat natürlich auch mit dem Filter der Medien zu tun, alle Kinder ihrer Zeit sind. Sonst, ja. Eben, genauso wie wir halt UFOs unterschiedlich wahrnehmen, wie Jacques Vallée das ja beschrieben hat, über die Jahrhunderte, dass wir von Engeln und Dämonen reden und von Elfenwesen und im 19. Jahrhundert von steampunkigen, buchstäblichen Schiffen mit Masten und Ankern und so Ankern, weiter, die sie auswerfen. Ankern nämlich. Das ist, also das war dieser, von dem du, den du ja schon lange erforschen willst und auch vielleicht jetzt mal behandeln wirst, wie heißt er denn schnell? Der Charles Fort? Charles Fort. Ja. Den du auch behandelt hast. Der erste Nachdenken mit Fort. Ja. Der also wirklich, wo also Menschen beschrieben haben, wie diese Skyships oder Airships, wie genannt, gekommen sind und ihren Anker ausgeworfen. Man konnte auch mit den Leuten oben kommunizieren. Sind es nicht sogar auch an der Ankerkette entlang oder am Tau entlang, kopfüber nach unten geklettert? Gab's auch, ja. Also das heißt, mit dem Kopf zur Erde haben sich die runtergehangelt entlang dieses Taus und dann hat man sich mit ihnen unterhalten. Interessantes Detail. Meine Lieblingsgeschichte dabei ist ja, dass sie einmal gefragt worden sind, woher sie kommen und die Antwort war, we are from everywhere, but tomorrow we are in Greece. Ich liebe diesen Satz. Ich glaube, das ist für mich ungefähr das, was für dich der Pfannkuchen ist. Ja, genau. Der Pfannkuchen ist ja meine allerliebste UFO-Begegnung. Aber es führt jetzt zu weit. Na bitte. Das ist, was Robert Anton Wilson in Cosmic Trigger ein einziges Beispiel beschreibt, ein einziges UFO-Beispiel, ein verbrieftes. Das ist von diesem Bauer, du kennst das sicher, der in den 60er, Anfang 70er Jahre bemerkte, dass in seinem Garten ein UFO gelandet ist und er ist dann rausgegangen und das UFO ging auf und er wurde ganz höflich um Wasser, glaube ich, gefragt und hat gesehen, drinnen ist eine Küche, da wurde gerade gekocht und die brauchten das Wasser, um Pfannkuchen zu machen und die haben dann drinnen einen Pfannkuchen gemacht und haben ihm den geschenkt als Dank dafür und dieser Pfannkuchen wurde von der... Er war durchlöchert, muss man sagen. Er war durchlöchert, er hat Löcher gehabt. Ein durchlöcherter Pfannkuchen und der wurde dann wirklich wissenschaftlich untersucht, das hat ziemliche Wellen geschlagen. Es war für irgendeine Universität und ergeben hat sich, es war ein Pfannkuchen mit allen. Und also für Robert Anton Wilson ist das so eine ganz wichtige Begegnung, um einfach diese Absurdität, also dass sie es nicht begreifen können, was eigentlich passiert an Interaktion irgendwie. Weil, und ich habe heuer auch wieder den Robert Fleischer zu Gast und also Zum einen gibt es da ja jetzt gerade wieder in den USA im Mai gab es da eine Disclosure Conference im Washington Press Club, Steve Bassett, wo also ich glaube 30 Zeugen aufgetreten sind, meistens aus dem militärischen Bereich. Wenn man sich das anschaut, also da, das ist wirklich schräg. Also da gibt es eine Seite dieses Phänomens, ist sehr handfest, erschreckend handfest. Und also ich kann nur jedem Skeptiker am raten, sich auch einmal mit dieser Seite auseinanderzusetzen und dann nur einmal nachzudenken darüber, was man jetzt darüber abschließend sagen möchte oder ob man vielleicht doch den abschließenden Satz noch ein bisschen hinausschieben möchte. Also da gibt es diese eine Seite und dann gibt es diese andere Seite, wo zum einen beobachtet werden kann, wie sich diese Objekte mit unserer Vorstellungskraft mitbewegen und uns nie überfordern. Wo also ganz klar ist, das ist nicht einfach irgendeine andere Zivilisation, ich kann ja nicht sprechen, die daherkommt und uns quasi konfrontiert mit sich, sondern das ist etwas, das sich komplett an uns anpasst und uns so stückweise immer was, ja, was es gibt. Es scheint immer eine Nasenlänge voraus zu sein, ja, von aber dem, was wir uns gerade vorstellen können. Ja gut, aber dann gibt es aber noch die andere Seite, die also jetzt zum Beispiel auf dieser Konferenz wieder beschrieben wurde, wo also auch schon in den 40er Jahren Objekte mit Eigenschaften beobachtet wurden, von verlässlichen Zeugen, die also bis heute schaffen wir gerade irgendwie Mach 15 und die waren dann mit Mach 20 unterwegs, so in der Richtung. Ja. Und das ist auch noch in sehr experimentellen Dingen. Also, aber da will ich jetzt auch nicht so weit rein. Aber was aber beide, sagen wir, Seiten des Phänomens teilen, sind Zeugen, die glaubwürdig sind. Egal wie, zum Beispiel dieser Mann mit dem Pfannkuchen, ja, der, ich kann mich jetzt erinnern, ich kenne diesen Fall, glaube ich, auch. Jacques Vallée beschreibt ihn auch sehr genau, ja. Aber es sind durchwegs Leute, die also komplett überzeugend sind und auch also nicht irgendwie verrückt oder sonst durchgeknallt wirken. Ich meine, das ist natürlich jetzt schwierig, das auf den ersten Blick zu sagen, aber und die also konsistent diese Geschichte auch immer wieder gleich erzählen und so weiter. Ne? Dann gibt es teilweise auch physische Spuren für solche Dinge, wie zum Beispiel diesen Pfannkuchen, obwohl der jetzt nichts Besonderes war anscheinend, aber also meine Freundin und ich haben vor 2 Wochen eine UFO gesehen noch. Ja. Ja, wieder. In Graz. In Graz, ja. Ja, das hast du mir ja mal erzählt. Ja, ist, gut, UFO hast du ja noch gar nichts, aber ich meine, da gibt es halt wirklich auch Begegnungen, Sichtungen, also in Knittelfeld, wo es also außer Zweifel steht, also das ist jetzt irgendwas ganz was anderes. Und gemein haben die Dinge immer nur, dass also in vielen Fällen die Zeugen sehr überzeugend sind und man eigentlich nur nicht umhinkommt, um es zu sagen, ja gut, also derjenige sagt die Wahrheit, er hat das erlebt, aber dann steht man an. aber wenn er das erlebt hat, was bedeutet das? Puh, keine Ahnung. Weil dass jetzt eben wirklich Forschungsreisende daherkommen im Garten eines Mannes landen und mit ihm Pfannkuchen machen, sorry. Da irgendwo, also okay, wir wissen, es ist natürlich auch gefährlich, da jetzt da mit unseren Vorstellungen reinzugehen und sagen, das dürfen die machen und das nicht. Das ist mir auch bewusst. Trotzdem, irgendwie, ich weiß nicht, es ist irgendwas anderes noch da. Ob das jetzt parallel ist zu diesen sehr handfesten militärischen Dingen, keine Ahnung. Und da gibt es ja die unglaublichsten Aussagen auch da wieder, also Unterwasserobjekte und so weiter. Ja, ganz vernünftig und teilweise, also größtenteils militärisches Personal und andere. Und dann eben die absurdesten Dinge, also wo Luftschiffe Anker auswerfen und die Insassen Kopf über sie am Seil rund. Keine Ahnung. Wahrscheinlich. Es ist eine blaue Blume. Und der große Fehler, weil man diese blaue Blume nie zu fassen kriegt, ist halt das, dass man so wie die Wissenschaft eine Zeit lang versucht hat, die Weltformel zu finden. Jetzt geht das tut sie noch immer. Tut sie noch immer. Natürlich. Jetzt ist es auch so, dass bei diesen Paraphänomenen, nennen wir es mal so, irgendwer... Also CERN versucht ja letztendlich nichts anderes als wirklich... Ja. Die nennen es natürlich nicht so, aber im Endeffekt, glaube ich, geht es schon auf das hinaus. Ja. Und die Vielfältigkeit fällt immer unter den Tisch. Es ist jetzt immer so, wenn jemand ein Buch schreibt und irgendeine Message bekommt von irgendwo, immer hat jeder entdeckt, das ist es. Und sofort wird jeder zum mir fällt das richtige Wort nicht ein, zum Diktator quasi und lässt nichts mehr anderes zu. Und das erklärt jetzt alles. Und es hat schon so viel Erklärungen, nämlich allein das UFO-Phänomen von John Keel mit seinen Vergangenheitsdingen von uns selbst in der Zukunft, Laura Neidjacek, bis zu was weiß ich, aber trotzdem entschlüpft. Trotz aller Theorien kann man das ja nicht fassen, aber ich glaube, das liegt schon auch daran, dass man es immer auf eines festnageln will. Eines. Und das andere darf nicht sein. Über neue Erklärung. Bitte. Wir sind alle in einer Computersimulation und UFOs sind Trojaner. Ganz neu. Da gibt es einen Film mit M. Das weiß ich nicht mehr. Nein, man kann sich die ausdenken, jeden Tag 10 davon. Ist ja lustig. Ja, ich verstehe nur nicht, warum dann alles darunter subsumiert werden muss. Ja, das und, ist, und alles was andere, so was dann nicht reinpasst, dann zu dieser weil Hypothese, dann, muss ausgeschlossen werden. Ja, das weil ist wenn dann, du eine Welterklärung lieferst, ist sie nur dann wirklich sexy, wenn sie auch wirklich die ganze Welt erklärt und nicht nur deinen Hinterhof. Logisch. Das heißt, es müssen sich alle dieser Erklärung beugen, gefälligst. Ja, sonst ist es einfach, nicht, hat es nicht die Strahlwirkung. Verstehe ich schon. Das wird schwer. Am schlimmsten finde ich, weil ich das gerade heute gelesen habe, am schlimmsten finde ich die SETI-Geschichte. Ach, das finde ich nicht schlimm. Ich finde es nur, das ist halt Zeitverschwendung. Meiner Meinung nach. Meiner Meinung nach völlige Zeitverschwendung. Sie werden nichts finden, glaube ich. Nein. Also, sie finden wenn, seit 50 Jahren nichts. Und wenn sie es finden, schrecken sie sich so, dass das irgendwo vergraben im Garten. Ja. Naja, das ist jetzt eine Mutmaßung. Aber ja, sie wollen ja auch nicht, sie haben unglaubliche Angst, dass die Außerirdischen glauben könnten, wir sind blöd. Das habe ich heute gelesen, es gibt ja im neuen John Ronson Buch Lost at Sea ein fantastisches Interview mit dem derzeitigen Chairman von SETI und dessen größte Angst ist, dass irgendwer mit denen Kontakt aufnimmt, der nicht repräsentativ für unsere Intelligenz ist. Also dass dann, also der Zug ist abgefahren. Ja. Er verurteilt zum Beispiel ganz furchtbar diese goldene Disk, die da mal hinaufgeschossen wurde. Die Schallplatte, mit Voyager, glaube ich, oder mit Pioneer. Ich glaube, es war Voyager, ja. Mit einer Rede von, wer war das? Nicht der Kennedy, sondern der... Martin Luther King. Der Watergate-Präsident, wer war das? Nixon hat eine Rede hinaufgesprochen. Präsident, das ist wirklich schlecht. Das ist wirklich, wirklich schlecht. Und er sagt also, wenn sowas wie das Wow-Signal, was ja einmal in den 80er Jahren oder waren ganz 20 Sekunden war. Ja. Und alle waren unterm Tisch. Genau. Und damals hat man das noch nicht live verfolgen können, sondern nur im Nachhinein. Und wenn sowas wieder kommen würde, also die würden einmal auch nicht mit Armeen, die würden es auch nicht den Armeen sagen und gar niemand, sondern sie würden es einmal, also sie würden es sofort exklusiv für sich beanspruchen. Und dieser Chairman sagt auch, er ist der Einzige, der dann mit diesen Aliens reden darf, weil er ist gescheit genug, quasi um repräsentativ für die Menschheit zu sein. Die Aussage ist wieder so dumm. Ja, es ist unfassbar dumm. Na gut. Also, aber zumindest ist er, wenn ich das jetzt richtig verstehe, ist es jetzt offiziell, dass also ein Wow-Signal einmal in der Schublade verschwindet und einmal untersucht wird, ein paar Jahre lang. Ja. Okay. Das gibt auch offen und ehrlich zu. Ja, ist ja klar. Man muss jetzt einmal wissen, um was sich da handelt. Das kann ich aber nachvollziehen. Man wird nicht da hinausplären, oh, wir haben Aussage, wir sind die kannst du ja nicht machen. Ne? Ja, wer, was, wie, wo, warum, muss man schon ein bisschen schauen, glaube ich. Nein, es will natürlich... Die wird es natürlich gern sofort. Ja, die Wissenschaft will natürlich da zuerst ihren Finger drauf haben. Er hat dann noch vorgeschlagen, ein Konsortium aus 30 verschiedenen Wissenschaftlern dürfte dann einmal so quasi mit denen kommunizieren. Das Problem an dem Ganzen ist aber, dass es dann in diesen Kreisen bleibt. Ne? Also das ist ja gut, was immer da in den 40er Jahren passiert ist und dann mit Eisenhower dann in einen riesigen Industriekomplex überführt wurde, vor dem er dann selbst warnt bei seinem Amtsabtritt. Er kann nicht einmal in die Kamera schauen, übrigens. Ich habe mir das ein paar Mal schon angeschaut, den Satz, wenn er den Satz sagt, in Industrial Military Complex of Enormous Proportion, beim Wort enormous dreht er den Kopf weg. Also der muss wirklich enorm sein. Der schämt sich richtig, was er da angestellt hat. Aber es ist jetzt völlig überinterpretiert, ich gebe es zu. Aber ich glaube, dass solche Dinge sich dann eben verselbstständigen. Und dann am Ende ist es, dann gibt es ein paar, die sind dafür, dass man das endlich jetzt rausgibt. Die anderen sagen, nein, das können wir nie rausgeben. Und dann gibt es da Grabenkämpfe und das wird dann wird natürlich Desinformation betrieben, um denen, die es freigeben wollen, zuvorzukommen, damit man denen gleich mal das Wasser abgräbt und denen eh keiner mehr zuhört. Ich kann mir das wunderbar vorstellen. Am Ende ist Riesenchaos genau das, was wir jetzt erleben. Es ist irgendwas Sonderbares passiert, alle sind herumgerannt wie die kopflosen Hühner, mhm, und das war vor 70 Jahren oder vielleicht noch viel länger. Und aber ich habe so das Gefühl, also wenn die Aliens mit uns irgendwie Kontakt aufnehmen, ich sehe, die sind so ziemlich die Letzten, die es erfahren würden, glaube ich. Weil die stecken ja auch noch immer in diesem alten Dilemma fest mit, die Entfernungen sind so groß. Wie können die, die haben ja keinen Antrieb, mit dem sie rechtzeitig bei uns sein können. Weißt du, da gibt es ja diese Theorien. Ja. Also schon Stanislaw Lem irgendwie, wo er zu dieser SETI-Geschichte eine Watsche verabreicht hat, dass so quasi, wie war das erklärt? Das hat mich heute wieder so erinnert. Die sind 1000 Lichtjahre weg, sehen uns jetzt 1000 Jahre früher, sehen quasi, wir haben noch keine Geräte, um mit ihnen zu kommunizieren. In 1000 Jahren, wenn sie uns sehen würden, wie wir wirklich sind, sind die aber schon wieder 1000 Jahre weiter. Also es ist vollkommen unmöglich eigentlich. Ja. Mir kommen solche Erklärungen immer vor, wie diese hysterischen Aussagen von Leuten damals, wie Eisenbahnen entstanden sind, dass kein Mensch irgendwie 40 km/h überlebt. Genau, weil und wenn der Zug in den Tunnel einfährt, dann werden alle ohnmächtig und so. Und die haben das ja scheinbar auch wirklich durch Formeln belegen können. Ja, und ja so. Man kann das immer durch Formeln. Ja, das ist lustig. Eben. Und so ähnlich kommt mir das vor. Eben, wie der Walter sagt, so altes Dilemma. Das ist, und altes Denken. Papier ist geduldig. Ja. Und modellieren kann man alles. Ja. Ob das Sinn ergibt, ist eine ganz andere Frage. Die sich viele Modellierer nie stellen. Und sind nicht nur Künstler, die sich die Frage stellen. New Age, Blavatsky. Bleiben wir ein bisschen bei der Dame. Ist ja auch, die hat ja auch Unmengen verfasst. Ist auch natürlich ein bisschen in Verruf, weil sie ja auch Inspiration für Thule, Gesellschaft und so weiter war. Aber die hat alle möglichen Leute inspiriert, was ich so weiß. Tja, aber ich kann dir jetzt zu Blavatsky, muss ich an den Bernhard abgeben, weil der ist viel gescheiter als ich. Und ich kann nämlich Blavatsky nicht lesen. Ich sag's ganz ehrlich, ich habe es versucht, das ist unlesbar. Einfach unlesbar. Mir kommt fast vor, die haut absichtlich mit irgendwelchen verschwurbelten Konstruktionen um sich, damit das irgendwie nur für geheim Logen. Die hat auch, hat zum guten Ton gehört damals, glaube ich, so kompliziert und hochgestochen wie möglich sich auszudrücken, dann ist man ernster genommen worden. Das ist so ähnlich, wie wir vorher gemeint haben, es muss schwierig und anstrengend sein, sonst ist das nichts wert. Ja. Und es fängt halt schon einmal bei der Lektüre an. Hat sich aber nichts verändert eigentlich bis heute, möchte ich ja sagen. Nicht unbedingt. Es gibt schon einige Autoren noch, die also gerade in den letzten Jahren aufgekommen sind, die ganz bewusst flapsig schreiben und locker. Ja, aber und, ich meine jetzt im wissenschaftlichen Mainstream zum Beispiel. Da ist es genau gleich, ja, natürlich. Eine gewisse Sprache haben musst. Aber ja. Blavatsky hat zum Beispiel auch die Swastika verwendet, aber Ende 19. Jahrhundert, also da war noch nichts von dem, was später kommt, leider gekommen ist. Aber Bernhard, ja, erzähl mal von der Dame. Du, ich glaube, sie war unglaublich außergewöhnliche Persönlichkeit. Ich meine, die war Zirkusreiterin, sie ist als Mann verkleidet nach Tibet reinkommen, auch allein und so weiter. Also sie war schon gewaltig emanzipiert, sie muss ein unglaubliches Charisma gehabt haben und für ihre Zeit ein Wissen und es muss eine Kämpfernatur gewesen sein, sondergleichen. Und ihren Einfluss kann man gar nicht unterschätzen, den sie gehabt hat. Die Bücher, die sie geschrieben hat, also die Geheimlehre und die entschleierte Isis, sind jetzt auch nicht unbedingt so neu. Also es wird ja immer wieder auch so angesehen als ganz revolutionär und so weiter. Sie sagt ja, glaube ich, selber irgendwo, dass sie einfach einmal verschiedene Blumen zusammengefasst hat zu einem einzigen Blumenstrauß. Also sie hat alle möglichen esoterischen Konzepte und Lehren halt zusammengefasst zu einem Gesamtgebäude, das sie dann Theosophie genannt hat. Das ist es wahrscheinlich, benannt oder? Worden ist, ja. Das ist wahrscheinlich die Großtat, oder? Ja, und die war das ist, in einem System. Ist die Großtat. Sie war die Erste, die das quasi so enorm. Gemainstream nicht, aber fällt mir jetzt ein, das Wort. Das ist enorme geisteswissenschaftliche Leistung, einfach einmal. Ja, ja. Und zu der Zeit von einer Frau allein muss man echt Respekt zollen. Mhm. Kann ich gar nicht anders sagen. Vom Inhaltlichen her, ja. Also was waren so die Hauptdinge, über die sie so geschrieben hat? Wurzelwasser. Nein, das ist das, was halt immer wieder auch einmal kommt. Ja. Was? Die Wurzelrassen. Die Wurzelrassen. Aber die dann ja, der genau. arme Rudolf Steiner so gestolpert ist. Ja, ja. Ich berühmt, dass der Schüler. Rudolf Steiner war einer ihrer Musterschüler. Ja, genau. Und wie immer hat es eine Spaltung gegeben. Und ich habe vor ein paar Tagen einen Vortrag gehalten bei den Theosophen in Graz. Und da haben sie mir erzählt, auch vor 40 Jahren war es tatsächlich noch so, auf der Theosophie hast du nichts von Rudolf Steiner sagen dürfen. Und bei den Anthroposophen hast du kein Wort von der Blavatsky erwähnen dürfen. Und beide haben die Alice Bailey gehasst. Sehr gut. Ja. Man muss wissen, wogegen man sich abgrenzt. Das ist wichtig. Ganz, ganz wichtig. Ganz wichtig, ja. Und dass genau dieses Abgrenzen irgendwie dem synkretistischen Gedankengut der Theosophie oder Anthroposophie komplett widerspricht, das haben sie scheinbar nicht checkt. Aber das kommt ja, dann wie unter auch die immer. Räder. Wie auch immer, das ist ja ein Kollateralschaden. Genau, genau. Naja. Aber sie hat ja auch so eine Kosmologie entwickelt. Sie hat eine komplette Kosmologie entwickelt. Cosmogenesis, glaube ich, nennt sich dieser Abschnitt dann. Und dann gibt es die Anthropogenesis, also die Entstehung der Menschheit. Da sind dann eben diese Wurzelrassen drinnen, die berüchtigten. Im Prinzip ist es eine vedische Sichtweise, könnte man sagen. Mhm. Stichwort Involution, Armin Riese. Also, dass aus dem Geist heraus Materie entsteht. Mhm. Das hat sie da das erste Mal auch am großen Publikum nahegebracht mit ihren Werken. Das war mal so dieses... Also Geist über Materie. Ja, auf alle Fälle bei all diesen esoterischen Konzepten. Ja, klar, natürlich. Das gehört ja auch zur Romantik irgendwie, der Idealismus. Mhm. Ja. Und dann gibt's auch ein anderer Begriff, der da in den 90er Jahren immer mehr durch die Gegend geschwirrt ist, ist dieses kosmische Christ Consciousness, Cosmic Christ Consciousness. Und auch das ist nichts Neues. Mhm. Da gab es den Teilhard, oder wie spricht man den aus, den Vornamen? Pierre war, glaube ich, der Vorname. Oder? Pierre Teilhard ist schon da. Genau, ja. Unser Bernhard. Pierre Teilhard de Jardin, der hat auch schon vor urlanger Zeit über das kosmische Christusbewusstsein geschrieben, über das sogenannte. Was bedeutet das eigentlich? Abgesehen davon, es ist nichts Neues, aber was hat es damals im Ursprung eigentlich bedeutet? Also, ich habe ihn nie gelesen, aber die Mystiker verwenden das ganz gerne, um die Vereinigung des menschlichen Bewusstseins mit dem Göttlichen zu beschreiben. Mhm. Und ich glaube, weil es was ist, was sehr über irgendwelche dogmatischen Konzepte hinausgeht, war vielleicht in gewisser Weise ein Bedürfnis da, das in einer christlichen Terminologie wieder zu fassen zu kriegen, damit sozusagen auch wieder gerechtfertigt ist, so eine Erfahrung. Mhm. Und es wird ja auch ganz gerne in der Esoterik dann auch die Unterscheidung getroffen zwischen Jesus, dem historischen Menschen und dem Christusbewusstsein, das dann durch ihn gehandelt hat und so weiter. Da ist dann so ein eine heilige Schizophrenie. Sozusagen. Der nächste Begriff. Die nächste Weisheit. Genau. Das ist geistert heute auch immer noch herum, dieser Begriff des Christusbewusstseins oder so. Das, naja. Natürlich auch wiederum von Epoche zu Epoche unterschiedlich gedeutet wird. Natürlich. Es wird dann immer angepasst. Das ist logisch. Aber es gibt dann schon auch, jemand hat ganz am Anfang heute geschrieben im Chat, also es ist esoterisch, es dreht sich halt alles im Kreis. Muss ja fragen, was dreht sich nicht im Kreis? Ich wollte gerade sagen. Aber es ist natürlich ein sich im Kreis drehen und es kommen bestimmte Konzepte immer wieder und wieder und bei jeder Revolution quasi dieses Systems verändert sich das aber ein bisschen. Also es schraubt sich gleichzeitig wie eine Spirale dann weiter. Hoffe ich zumindest, dass sonst ist das irgendwie statisch, aber aus diesen ganzen Dingen, also wie man einfach sieht, ist es so, dass diese Dinge, die uns in den 90ern so völlig neu und toll erschienen sind und das ist so Trans-Hippie Consciousness, ist eigentlich über 100 Jahre schon alt gewesen und und die haben schon abgeschrieben. Das heißt, also dieses esoterische Wissen geht zurück, zurück, zurück, ne, und wird einfach nur immer neu gebündelt und kombiniert. Und natürlich ergeben sich neue, sag ich mal, innere Zusammenhänge und so weiter. Aber und es wird dadurch vielleicht besser begreifbar, vielleicht auch weniger besser begreifbar. Und es ist vor allem auch sehr leicht möglich zu manipulieren mit solchen Dingen. Und das ist halt die Kehrseite von dem Ganzen. Und dann gibt es natürlich aufgrund von manipulativen Dingen gibt es dann sehr extreme Ausformungen dieser Ersatzreligionen. Also einen haben wir da aufgeschrieben, natürlich, als damals Hale Bopp vorbeigezogen ist, da gab es Heaven's Gate. Ja. Und das ist ja wirklich eine gruselige Geschichte, was da passiert ist. Ne? Also Walter, da bist du Walters Lieblingssekte. Gruselig. Ja. Na ja. Mein Gott. Ich weiß nicht, ich finde Heaven's Gate irgendwie, Entschuldigung, sehr friedlich. Ich finde, es ist eine sehr friedliche Sekte gewesen. Ja, sie ruhen in Frieden auf jeden Fall. Es ist nur mal einer übrig und der ist sehr, sehr traurig, das dass er weggeschickt wurde, so quasi als Herold, der betreibt das auch noch weiter. Ist das auch ein Odie? Ist auch ein Odie, ja klar. Hat sich entwickelt es war ein Musiklehrer, der homosexuell war, das aber nicht leben durfte, weil er in einer kleinen, sehr ländlichen Stadt im mittleren Westen von Amerika an der Schule war und irgendwann ist er ausgetickt und hat eine Frau kennengelernt, mit der zusammen, ich habe jetzt die Namen leider alle nicht mehr im Kopf, mit der zusammen eben die Vorform von Heaven's Gate gegründet hat und die haben dann so schöne Handzettel gemacht und haben das so Christentum am Anfangs mit UFO-Geschichten verbunden. Also das war irgendwie so. Und haben ziemlich viel Zuspruch gefunden, haben dann die meisten Jünger wieder verloren und im Endeffekt ist dann eine so Kommune von 30, 40 Leuten circa übrig geblieben, die sich dann in ein Haus zurückgezogen haben. Und ja, da ist dann alles ein bisschen sehr eigenartig geworden. Also die haben sich den Namenszusatz Odie gegeben, jeder. Eine typische Sektengeschichte halt, um quasi die alte Identität auszulöschen. Sie haben sich die Haare alle kurz geschnitten oder glatzen rasiert. Dann irgendwann, und sie haben, man sollte vielleicht noch auf diese etwas abstruse Lehre eingehen, da gibt's alles auf YouTube inzwischen, alle Tapes, die da herausgegeben wurden, kann man schon anschauen, was ich großartig finde. Die wurden von alten VHS-Kassetten überspielt. Und es geht halt natürlich um die Sehnsucht nach Außerirdischen, die quasi um die Erde herumkreisen, aber nicht landen und aber sagen, die Erde wird vernichtet werden, Atomkrieg war zuerst und dann Erwärmung, das war eigentlich schon sehr modern, und aber wir können euch mitnehmen, ihr könnt mit uns kommen. Und diese Außerirdischen, die halt einfach so sehr klischeehaft diese Greys waren, die aber in dem Fall nicht böse sind, sondern gut, aber einfach so diese geschlechtslosen Wesen mit den schrägen Insektenaugen, denen wurde dann auch nachgeeifert. Und da komme ich, warum ich das vorher gesagt habe mit dem Leiter von Heaven's Gate und seiner Homosexualität, weil nämlich heute das so gedeutet wird, dass er eigentlich das nicht ausgehalten hat, diesen Trieb. Und sich deswegen so zum sexlosen Guru und sich so auf die Außerirdischen, die ja keine Geschlechtsorgane haben, das klingt jetzt sehr absurd, aber es ist so, die haben ja keine äußeren Geschlechtsorgane und das nahm er als Vorbild, indem er sagte, man braucht Sex, dieser Trieb behindert nur. Der behindert irgendwie das Ankommen auf eine nächste Ebene. Was auch eine uralte Geschichte ist. Genau. Andere sagen, man kommt nur so auf die nächste Ebene. Genau, das ist das genaue Gegenteil. Also Sex war da auch... Bin ich voll der Meinung. Ja. Anti-Kundalini, würde ich sagen, war das. Und da fängt es dann an, wirklich gruselig zu werden, denn dann sind so, ich glaube, 10 Männer nach Mexiko gefahren und haben sich entmannen lassen dort. Aber wirklich, nämlich? Wirklich entmannen, also nicht, das wurde in den Staaten, wollte das niemand tun, also nicht unfruchtbar gemacht, sondern sie haben sich ihre Penisse abschneiden lassen. Und, wirklich heftig. Ja, und wie haben die uriniert? Aber ja, ich wüsste wirklich. Ja. Ich glaube, mit so kleinen Röhren. Aber wunderbar. Wenn du dann diese Tapes, wo sie darüber erzählen, da tun sie alle so, so, haha, wir haben was unheimlich Superes gemacht, wir haben uns die Pimmeln abschneiden lassen. So Lausbubenstreich, ja. Oh also Gott. Es ist ganz, ganz eng. Wow. Ja, und es wurde dann immer schwierig, ja, es war auch finanziell schwierig für die und irgendwann fand das ein Ende und Hail Bob war eben dieses Ende und im Chat schreiben alle, ouch, auf. Entschuldigung, aber es war so. Aber eh egal, denn inzwischen waren alle Odys und alle geschlechtslos, Männer wie Frauen, und dann kamen die Abschiedstapes, denn dann kam Hail Bob und das wurde gedeutet als Hail Bob ist das Zeichen für das Schiff der Außerirdischen ist da. Mhm. Es gibt nur eine Möglichkeit, mit denen mitzufahren. Und ja, wie soll man das bewerkstelligen? Mit seinem Astralleib. Und das heißt, man muss quasi seine körperliche Hülle zurücklassen. Und dann gibt's diese... Kann man da nicht gleich auf einen Atomkrieg warten? Dann lässt man seine Hülle ja auch zurück. Aber also dann sind sie schon vorbeigeflogen. Okay. Ja. Nein, da gibt's ja Date. Und im Unterschied zu Blossom Goodchild haben die das einfach sehr ernst genommen und aktiv betrieben. Mhm. Also es wurde einfach auch... Und sie wollten alle bleiben. Das ist unglaublich. Es ist auch der... der Bruder von der Lieutenant Uhura von Star Trek. Michelle Nichols. Von der Nichelle Nichols war da dabei und erzählt auch. Und diese Leute sind unglaublich glücklich. Die haben dann noch die Möglichkeit, sich zu verabschieden. Sogar Leute, die weggegangen sind von Heaven's Gate, kommen zurück für dieses Ereignis freiwillig. Und sie sitzen dann im Garten und freuen sich unglaublich. Und da ist meiner Meinung nach kaum, ich kann es mir nicht erklären, keine Gehirnwäsche zu sehen. Nichts, die wirken nicht wie Automaten. Die sitzen im Garten und lachen und freuen sich und sagen, ja, ihr versteht das jetzt nicht, liebe Angehörige, aber wir gehen jetzt auf die nächste Ebene. Wir freuen uns so unglaublich. Wir sind so froh, dass wir das tun können. Also niemand. Einer wurde zurückgelassen, der wurde weggeschickt unter einem Vorwand. Der hat in einem Interview geweint, weil er nicht mit durfte quasi. Naja, und dann kommt es eben zu diesem Tag, dann haben sie alle ihre violetten Trainingsanzüge angezogen. Rapping Ghost. Wir haben noch eine stille Beobachterin im Raum. ihre Adidas-Turnschuhe. Auf YouTube gibt es dann ein Video, wo ein Polizist quasi durch das Haus mit allen Toten geht und überall sind diese Decken wie die Leiber und überall sieht man diese schönen Adidas-Turnschuhe und das ist dann so wie eine Adidas-Werbung, sagen diese blöden Leute auf YouTube. Jedenfalls wurde dann assistiert Selbstmord begangen. Es gab so wie dieses Kool-Aid damals beim Johnstown, Guyana, Vergiftetes zu trinken und Schlaftabletten noch und es wurde eben ein Plastiksack über den Kopf gestülpt, bis er zum Atmen aufgehört hat. Aber es gibt, die Polizei fand keine Spuren irgendeines Kampfes. Also diese Leiber, das kann man auch auf YouTube anschauen, liegen alle unglaublich friedlich dort. Mhm. Und weg waren sie. Tarek Hody, Walter Hody, Bernhard Hody. Nein, signing off. Mit denen identifizieren. Aber das ist das, was mich an Heaven's Gate so besonders interessiert. Dieser unglaubliche Friede. Also es ist weder manisches, es wird keiner gezwungen. Es ist einfach eine Gemeinschaft von 40 vollkommen durchgeknallten Menschen, die in ihrer Gemeinsamkeit das getan haben. Und man fragt sich wirklich, ob die auf dem richtigen Weg waren. Weil versteht ihr, was ich meine? Die waren offensichtlich glücklich. Sie waren glücklich und ja. Es war ihr Weg, kann man da nur sagen. Ich glaube nicht, dass sie auf dem richtigen Weg waren, aber ja. Was weiß ich. Aber im Gegensatz zu anderen Kulten, wo wir ja immer mit Mord und Vergewaltigung und Zwang zu tun haben, das finden wir bei Heaven's Gate überhaupt nicht. Also ich kann das ist interessant, ja. Wirklich nur empfehlen. Also ich habe. Aber gut, also starker wirklich. Also man kann es ja jetzt also mit den Frühchristen. Also die haben ja auch ganz stark an was geglaubt. Ja. Mhm. Denen sagt man zumindest nach an geschichtliche Aufzeichnungen, dass sie also gerne in den Tod gegangen. Ja, ja, singend in den Rachen, ja, des Löwen, ja. Oder, ja, genau. Ja, genauso wie die Katara. Brennenden Fackeln, die dann plötzlich vorm Anzünden fangen zum Singen an. Da gibt es auch so Geschichten, ne, was dann die Leute so mit halt aber verbrannt haben bei lebendigem Leib. Und das ist, natürlich ist das faszinierend. Und ich glaube, das Christentum hat auf jeden Fall diese Kraft stammt von dieser unglaublichen Überzeugung, die diese Menschen damals gehabt haben. Wirklich, das war jetzt völlig wertfrei. Ich finde es bewundernswert natürlich. Mhm. Und auch so kann ich jetzt sagen, Heaven's Gate ist in der, ist so betrachtet, ist es schon erstaunlich, dass diese Menschen so einen, eine Konsequenz. Ja, man kann natürlich nicht ausschließen, dass irgendwann, wenn das Christentum, das hat sich ja lange entwickelt, wer weiß, vielleicht haben wir dann in 30 Jahren plötzlich die neue Weltreligion, die sich auf 40 Leute beruft, die da in den Freitod gingen mit einem Lächeln. Weiß ich nicht, wenn es ein Sackerl über den Kopf gab. Keine Ahnung. Es ist ja völlig absurd, faszinierend, traurig. Ich finde es sehr traurig. Es ist sehr traurig, irgendwie. Also vor allem die Leute, die da die Angehörigen, das muss ja Wahnsinn sein, wenn die dann diesen Abschiedsbrief, und dann haben sie die wirklich umgebracht, stell dir das vor. Na, keine Briefe, die haben also diese Filmaufnahmen. Botschaft, ja, die sehen, wurden, ja. Und dann sind die wirklich tot. Ja, ja. Das ist ja, die haben teilweise jahrelang nicht gewusst, wo ihre Angehörigen sind, und haben das erst durch diese Videos erfahren. Entsetzlich. Ja, ja. Und, ja gut, all das gibt's in dieser Welt. Ja, und die Frage ist natürlich, die sie jetzt alle stellen, wann kommen sie jetzt wirklich, und will irgendjemand noch Profit, hat irgendwer. Weißt du? Ja. Nach Bloss und Goodchild kann man das ja machen, oder? 12. August 2013. Okay. Ich nagel dich jetzt fest. Du sagst das auf Sendung, man kann das nachverfolgen. Ich glaube, das ist aber so ein Datum, dem manche sehr viel aber hat nicht, beimessen. Aber mein Lieber, hat nicht Erich von Däniken auch was vorausgesagt für 2012, das Kommen eines wiederkehrender Götter. Genau, Bolognokte. Ja. Bolognokte, genau. Ist der gekommen? Also nicht sehr spektakulär wahrscheinlich, aber da habe ich mich nämlich so gewundert, weil der Erich von Däniken ist ein schlauer Fuchs, der hat sich noch nie in seiner jahrzehntelangen Karriere auf irgendwas so festgelegt wie auf 2012. Da hat er jetzt sein eigenes Buch gegeben, wiederkehrender Götter. Ja, ist aber auch jemand, der da ziemlich dann zurückgerudert ist danach, muss ich jetzt sagen. Also, okay. Ich habe da so dann Interviews gehört, und er habe, ich weiß nicht, ob er das jetzt gesagt hat, dass der wirklich kommt am 21.12., aber im Nachhinein sagt er dann, das hat er ja nicht gesagt. Also irgendwie. Es gibt ja ein eigenes Buch im Kopfverlag. Ja, also kein. Jedenfalls. Aber liest ja keiner mehr. Kopfverlag. Ich behaupte jetzt mal, dass Erich von Däniken seine 2012 Vergangenheit vielleicht noch nicht ganz aufgearbeitet hat. Aber ich weiß es nicht genau. Es ist mir auch wurscht. Ganz pragmatisch, diese Menschen leben auch vom Buchverkauf. Und ja, das ist einfach gerade ein Thema, das da ist. Und ich bin mir auch sicher, dass der Verleger die ansprechen und sagen, er will es nicht auch was zu dem Thema schreiben. Das gehört zum Job dazu. Einfach einmal ganz nüchtern betrachtet. Es gab auf dieser Sendung irgendwann so 2005, 2006 oder so den Punkt, wo also in jeder, es war wirklich bei jeder Sendung kam die Frage, frag doch noch, was 2012 passiert. Und ich habe dann irgendwann aufgehört, diese Frage zu stellen, komm. Natürlich, okay, wenn es alle interessiert, schreibt man es halt. Ne? Und manchmal hat es mich auch interessiert, was derjenige über diese ganze Geschichte denkt. Aber das war Wahnsinn. Immer diese selbe Frage, was passiert 2012? Man braucht anscheinend, will der Mensch doch ähnlich sein und nicht unsterblich, oder? Weil er so drauf steht. Weil wenn ich jetzt denke, ist leider jetzt nicht so Mainstream geworden, wie ich das gehofft hätte, weil ich ja drauf stehe, aber die Malachäus-Geschichte mit dem letzten Papst in Rom, dann kommt der Antichrist, also hallo, wir haben schon das nächste Ultimatum. Ja, die gehen uns nicht aus. Ich glaube, dass das was Archetypisches ist, vom Geschichtenerzählen her, einfach genauso wie wir Helden brauchen und Bösewichte. Ja. Und das, glaube ich, zum Menschsein dazugehört, brauchen wir auch immer wieder bevorstehende Enden. Ja. Das müsste, kann man das sagen, ein dramaturgischer Archetyp sein. Mhm. Jemand hat ein recht schönes Zitat von Dieter Boers in den Chat geschrieben. 2012 wird kommen, die Frage ist nur wann. Das ist wirklich elegant, dass da eine Fähre gezogen wird. Er hat aber, muss ich aber wirklich ehrlich sagen, das hat mich damals ein bisschen schockiert, auch ein Handbuch für gegen 2012 Panik geschrieben, wo drinnen steht, ich habe es mal ein bisschen durchgelesen, so, wenn der Strom ausfällt, dann keine Lifte und keine Treppen benutzen, und ich weiß nicht, wie sehr es von ihm war, aber es war sein Name drauf, zumindest. Das ist eine andere Geschichte. Also da geht es um starke Sonnenstürme. Bei starken Sonnenstürmen, die auch die NASA 2010, 2011 ausgesagt hat. Und dann zurückgezogen hat den Artikel. Ja, gell? Gut, die Sonne macht halt doch, was sie will, und unsere Modelle sind, was? Ich glaube, ich spiele jetzt einmal eine Nummer. Das war jetzt, also Walters Freundin hat da irgendwie was zu warm oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Kreislauf, in Trance gefallen. Keine Ahnung. War ein bisschen erschreckend jetzt. War ein kurzer Schreckmoment. Ja. Gut, das passiert eben, wenn man Live-Sendungen macht, dann kann sowas immer passieren. Kann auch ein Gast irgendwann umkippen. Das ist Gott sei Dank noch nie passiert. Wollte ich gerade fragen, ich kann mich nicht dran erinnern. Nein, das ist Gott sei Dank noch nie passiert. Also und du bist auch noch nie umgekippt? Nein, ich bin auch noch nie umgekippt. Nein, war mal knapp davor. Nein. Nein, es geht jetzt, glaube ich, schon wieder besser. Und der Walter wird gleich wieder reinkommen. Plaudern wir dabei ein bisschen weiter. Eine der Fragen natürlich ist ja auch, die sich viele stellen, ob diese Space Brethren, wie man sie auch immer wieder nennt, sind jetzt gut oder böse? Ne? Das ist ja die Gretchenfrage. Wollen uns die jetzt helfen oder wollen sie uns vernichten? So, es gäbe es nur diese beiden Optionen. Das wollte ich gerade sagen. als ob unser Verständnis von gut oder böse verpflichtend wäre für alle möglichen Existenzformen, die existieren. Also wenn ich schon einmal davon ausgehe, dass vielleicht Wesenheiten, die unsere Mythologie als Feen oder Elfen beschreibt, vielleicht schon einmal ein völlig anderes Verständnis davon haben, was für uns moralisch oder ethisch vertretbar ist, dann und dass wir davon ausgehen, dass die vielleicht auch mit der Erde da stark verbunden sind, wie wollen wir überhaupt sagen können, wie die Gesinnungen von irgendwelchen anderen Wesen sind, die da draußen oder daneben oder davor oder wo auch immer leben. Ja. Ich finde diesen Anthropozentrismus immer verblüffend, dass man mit einer unglaublichen Selbstsicherheit davon ausgeht, dass aber das, das so wäre. Natürlich haben wir auch nichts anderes, das ist schon klar. Es ist halt vorher auch so wie diese Geschichte mit dem Pfannkuchen. Ne? Mhm. Da muss ich dann auch sagen, das ist jetzt so, das glaube ich einfach nicht, das ist einfach zu absurd. Ja? Also das ist irgendwas anderes. Das hat jetzt nichts mit irgendwelchen Besuchern zu tun, weil es jetzt vielleicht. Na, vielleicht waren es Besucher, aber vielleicht keine Außerirdischen. Ja, aber warum machen die einen Pfannkuchen? Also, vielleicht haben die auch einfach einen Humor, den wir nicht ganz nachvollziehen können. Das kann ja auch sein. Ja. Wer sagt denn, dass das Forschungsreisende und immer hehre Ziele und was kann. Humor ist jetzt auch was Anthropozentrisches vielleicht, wer weiß. Aber das ist, glaube ich, doch universell Humor. Ja. ich gehe mal davon aus, aber wenn du allein darüber nachdenkst, wie viele britischen Humor sehen, die einen finden den zum Totlachen, so wie ich und du, glaube ich, auch. Und andere können das nicht einmal ansatzweise nachvollziehen, was daran jetzt komisch sein soll. Mhm. Und das ist immer noch Europa. Was weiß ich, was jetzt außerdimensionale Wesen für einen Humor haben. Oder einfach nur oder von weit, weit weg. Ne? Ja, oder vielleicht sogar irgendwelche Spirit. Vielleicht ist ein durchlöcherter Pfannkuchen dort ein unglaublich kostbares Gut. Ja. Was ich jetzt noch sagen wollte, eben unterbrochen wurden, diese Warnung, die also da rausgegeben wurde bezüglich Stromausfälle am Ende 2012, das hat seinen Hintergrund vor allem darin, dass also da mit Sonnenstürmen gerechnet wurde, die sehr heftig werden können und die können dann teilweise elektrische Effekte in der Atmosphäre auslösen und so weiter durch diese geladenen Teilchen, die hergeflogen kommen. Also Sonnenwind ist ein Zeichen davon. Und wenn es schlimmer wird, dann induziert es auch Spannungen in Leitern am Boden und es kann also schlimmstenfalls wirklich zu katastrophalen Dingen führen, sodass einfach der Strom ausfällt. Und wenn du dir vorstellst, bei uns fällt jetzt der Strom aus, wir haben nicht einmal mehr Wasser. Das ist nämlich das. Und Hochhäuser werden unbewohnbar, weil du im 30. Stock nicht jedes Mal zu Fuß raufgehen kannst. Vor allem ältere Menschen können das nicht. Ne? Und daher wahrscheinlich, also, aber ich kenne das Buch nicht, aber das war durchaus berechtigte Angst, meiner Meinung nach, dass man da jetzt Walter ist wieder da. Ja, alles wieder okay, Daumen oben. Ja, ich habe jetzt noch kurz das, was wir da letztens jetzt davor angesprochen haben, das mit den Stromausfällen, dass das eben schon einen realen Hintergrund auch hat, theoretisch, der Gott sei Dank bis jetzt noch nicht eingetreten ist. Es ist aber keine zu vernachlässigende Gefahr unserer Sonne, dass sie unserer elektrischen Infrastruktur durch einen koronalen Massenauswurf da ziemlich den Chaos machen kann. Also, was? Schreibe ich die auf wieder. Ah, danke. einer der, wir kommen, ist heute keine Open-End-Sendung, aber wir werden ein bisschen überziehen. Jetzt sind wir eigentlich am Ende der regulären Sendezeit. Wenden wir uns noch dem Thema zu. Oh, nein. Wir sind am Ende der Sendezeit, fällt mir gerade auf, weil dann nämlich Sendeschiene 0104 kommt. Das heißt, wir müssen jetzt aussteigen, leider. Oder ist es nur ein kurzer Clip? Ja, es ist nur ein kurzer Clip und dann werde ich den jetzt vielleicht um 20.30 Uhr einspielen und dann können wir nachher noch ein bisschen weitermachen. Ja. Weil, auf was ich noch eingehen möchte, ist, ja, Bewusstsein. Das ewige Thema dieser Sendung, dem man versucht, sich zu nähern. Ich habe jetzt auch das Buch verlinkt, Einsicht ins Ich, das ich auf deine Empfehlung, Walter, mir besorgt habe, jetzt die Einleitung und das erste Kapitel reingelesen habe. Großartig. Ist vor allem in vieler Hinsicht eine Wohltat nach How to Create a Mind, wobei das auch ein sehr spannendes Buch ist, aber... Ja. Da wird ein bisschen die andere Seite hoffentlich auch beleuchtet. Und die Frage, was ist Bewusstsein, wo fängt es an, wie kann man das jetzt wiederum abgrenzen, haben wir ein Bewusstsein, haben wir keines, haben wir mehrere, die da konkurrierend existieren. All das sind eigentlich wirklich extrem interessante Dinge und dem wollen wir uns noch nähern. Wir wollen dann noch ein bisschen über Alan Turing sprechen, kurzweil über, ja, wie kann man das überhaupt festnageln, wann was bewusst ist? Kann man überhaupt sagen, dass eine Maschine jemals Bewusstsein erlangen kann? Ist das überhaupt möglich? Oder fehlt da was Entscheidendes, das wir haben? Und wenn ja, was? Wie kann man das beschreiben? Kann man das messen? Kann man irgendwas Konkretes zum Thema Bewusstsein sagen? Und so wie wir es da ja schon lange versuchen. Und ja, dem wollen wir uns dann später noch nähern. Jetzt kurz eine Einblendung quasi in eigener Sache von Radio Helsinki und dann geht's weiter. Dann gibt es ja sozusagen durchaus mal gemischten Befund irgendwie. Und es muss klar sein, dass Postwachstum, Décroissance, Décrescita, dieser Begriff, Wachstumsrücknahme auf Deutsch vielleicht, will den totalitären Charakter des Kapitalismus brechen. Nämlich, dass alles gekauft und verkauft werden muss, dass wir unsere Lebenszeit verkaufen müssen, dass unser Leben der Produktion von etwas dient, das überhaupt nicht zu unserer menschlichen Bedürfnisbefriedigung beiträgt. Nämlich dem Profit. Da entscheidet sich, das ist quasi der Scheideweg, die Kreuzung. Machen wir mit dem Wirtschaftssystem weiter oder machen wir was grundlegend anderes? Ich denke, das ist die große Kreuzung. Crossroads, Festival für Dokumentarfilm und Diskurs. 5. bis 16. Juni, Forum Stadtpark, Graz. Ja, sehr interessant. Sollten wir uns anschauen. Klingt irgendwie spannend. Ja, zurück zu unserem Thema Crop FM, Ausgabe 300. Unglaublich. Bei der 200. Sendung sind wir auch schon zusammengesessen, jetzt wieder. Und die Frage ist seit der ersten Sendung dieselbe. Was würdest du sagen? Es tut mir leid, ich muss jetzt das schon wieder bringen. 300, ich muss an Sparta denken. Das hilft nicht. Sparta? Na, weil du vorher gesagt hast, es ist keine Open-End-Sendung und so, und wir hören nicht auf. So, aufhören, das ist Crop FM! Gut. Nächste Werbeeinblendung gewesen jetzt nach Crossroads. Stell mir dich gerade als Leonidas vor. Oh Gott. Ja, und seit der ersten Sendung beschäftigt mich einfach die Frage, wer bin ich eigentlich? Wer sind wir? Wo sind wir da eigentlich? Das ist so natürlich das, was so im Hintergrund steht bei all diesen Sendungen. Was können wir überhaupt wissen? Können wir was wissen? Und so weiter. Und der Versuch eben über Phänomene sich dem zu nähern, ja, über den Grenzbereich unsere Wirklichkeit abzugrenzen, ergibt für mich jetzt irgendwie Sinn. Aber einzugrenzen, wann etwas bewusst ist oder nicht, ist ja nicht so leicht. Ne? Und wir haben jetzt auch den Alan Turing im Ankündigungstext genannt. Vielleicht, Walter, magst du ihn kurz beschreiben, wer der Mann war, was er gemacht hat. Ich habe von ihm gelernt über die Turing-Maschine, Das ist also ein quasi die einfachste datenverarbeitende Maschine, die es geben kann. Ist auch eine Glanzleistung, sich das auszudenken, was brauche ich wirklich, was ist Ballast? Die hat er damals definiert, aber er hat auch den Turing-Test genau definiert. Weil sein Leben ist eigentlich eher unglücklich kurz und leider, ja, von vielen Zweifeln und Problemen geprägt, aber der Turing-Test, den kennt eigentlich jeder, auch wenn er glaubt, er kennt ihn nicht, aber jeder, der Blade Runner gesehen hat, weiß, dass da die große Würdigung an den Turing-Test drinnen ist. Es geht schlicht und einfach darum festzustellen, ob das Gegenüber ein Mensch ist oder nicht, ein Wesen mit menschlichem Bewusstsein oder ein Wesen, das nur so tut, als ob es eins wäre. Und der Turing-Test ist ja ein Blindversuch, sagt man doch, glaube ich, wo man sein Gegenüber nicht sieht. Man hat zwei Gegenüber, man stellt ihnen Fragen und die Gegenüber sind auf der einen Seite ein Computer, auch damals schon ein Computer, der Fragen beantworten konnte, und auf der anderen Seite eine menschliche Versuchsgruppe. Und Turing behauptete also, dass es ab einem gewissen Stadium nicht möglich ist, zu unterscheiden zwischen menschlichen Bewusstsein und künstlichen Bewusstsein. Ja, und die Behauptung, die zum Beispiel Ray Kurzweil dann aufstellt, und dann ist eine Maschine, die diesen Turing-Test besteht, also man versucht da auch emotionale Reaktionen in dieser Maschine oder in diesem Menschen, von dem man nicht sicher ist, dass einer ist, zu erzeugen und so weiter und so fort. Das sieht man tatsächlich sehr schön im Blade Runner. Mhm. Und dann behauptet aber manche, und wenn man das jetzt nicht mehr unterscheiden kann, dann ist diese Maschine bewusst. Mhm. Wollt ihr euch so fragen, was ihr darüber denkt, über diese These? Nein, ist sie nicht. Musst du wieder mit John Ronson antworten. Hättest du auch getan, oder? Natürlich, ja. Ich meine, ich habe da noch eine andere Sichtweise dazu, ja. Aber John Ronson wäre genau mein erster. John Ronson, der in seinem neuen Buch einfach sich auf den Weg gemacht hat und Roboter mit künstlicher Intelligenz, also das Doppelte, keine Arbeitsroboter, die als in der Industrie eingesetzt werden, sondern Roboter, die auch künstliche Intelligenz haben, die zu interviewen. Und die Konklusio, und er, da geht es um Hanson Robotics, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so ein Firma, die advancedsten Roboter herstellt und sich auch mit künstlicher Intelligenz beschäftigt. Und die sind erschreckend advanced inzwischen schon. Also die verstehen sogar Humor und machen dann auch einen Witz. Ich habe da wirklich interessante Videos schon gesehen von solchen, ja, Maschinchens. Allerdings im Gespräch ist es nach wie vor frustrierend. Also John Ronson kommt zu dem Schluss, sie sind irgendwie, wie sagt er zuerst, auf dem Level eines Alzheimer-Kranken, weil sie auch schnell wieder vergessen. Und die Konklusion am Schluss ist, das ist interessant. Gott, also ja, vergessen, warum er vergessen? Sie driften. Also sie driften, sie können die Konzentration nicht behalten, wenn du sie können auch in einen Loop gelangen, das passiert öfters. Repetitiv, ja. Sie sind repetitiv, und wenn sie irgendwie in eine Schleife gelangen, kommen sie allein aus dieser Schleife nicht mehr raus, dann musst du sie neu starten. Also mit diesen neuronalen Netzwerken, die besitzen. Und Hanson Robotics behauptet, und deswegen wollte ich das jetzt eigentlich sagen, dass du einen Roboter nur lange genug mit Informationen füttern musst und irgendwann erwacht sein Bewusstsein von selbst. Und das halte ich für einen absoluten Unsinn. Ja, also dort ist der Bewusstseinsfunke nicht zu finden, meiner Meinung nach. In How to Create a Mind sagt der Ray Kurzweil, also wenn mein Gehirn, das ungefähr nach Schätzungen aus 100 Millionen Mustern erkennen besteht, und auf dieser Ebene simuliert man das Gehirn dann und diese dann in einem hierarchischen Modell verschaltet, dann muss das Ding lang genug lernen, also Sprache und so, das gibt es ihm schon mit, aber er baut dann immer größere Bäume, Konzeptbäume auf, wo dann also komplett nicht physische Konzepte, also wie Liebe, Angst und so weiter, dargestellt werden, und nach einer Zeit ist so eine Maschine, die wirklich mit demselben, glaubt man halt, mit demselben Rüstzeug wie das Hirn, wie der Neokortex, man simuliert da den Neokortex, ausgerüstet ist, dass die dann nicht mehr zu unterscheiden ist von einem Menschen. Und man geht dann noch weiter, man kann dann nämlich sagen, ich kopiere jetzt den Zustand aller Mustererkennung eines Menschen, übertrage ihn auf diesen digitalen Neokortex, und dann habe ich eine Kopie von diesem Menschen. Ist aber eigentlich ein unterschiedliches Argument, oder? Ist diese Maschine ein Mensch oder ist sie nicht zu unterscheiden vom Menschen? Darum geht es nicht, dass sie ein Mensch ist. Das behauptet niemand, dass die jemals Menschen werden, aber dass sie bewusst werden. Bewusstsein, Entschuldigung, jetzt habe ich eigentlich, das wollte ich sagen. Okay, na, ja. Und das ist, ich weiß nicht, wie man kann das auch nicht beweisen. Es ist aber interessant, weil wenn du jetzt wirklich so eine Maschine, und im Moment sind die ja noch nicht so weit. Ja, die Maschinchen, die, sag ich jetzt mal, die man da gesehen hat, die haben sicher nicht so ein komplexes AI-Netz da, Intus. Ich weiß nicht, ob man das jemals schon gebaut hat. Es gibt im Netz Wolfram Alpha, ich habe es dir letztens gezeigt, eine Answering Machine. Das heißt, die versteht deine Frage und gibt dir eine Antwort. Die gibt dir nicht nur einfach Suchergebnisse zu irgendwas, relativ stupide wie Google jetzt tut, sondern analysiert deine Frage, versteht sie und gibt dir die Antwort. Und dieses Ding hat Wikipedia und ich weiß nicht, wie viele Enzyklopädien gelesen und bis zu einem gewissen Grad verstanden. Mhm. Und es lernt auch von deinen Fragen. Und es lernt auch. Das, was auch Siri tut, ne? Ja, Siri zum Beispiel. Zu einem gewissen, Siri ist ein sehr gutes Beispiel. Also die Dinge kommen. Und irgendwann werden wir uns damit, ich glaube, dass das nächste Ding ist, mit dem wir uns wirklich auseinandersetzen werden müssen. Also John Ronson hat da seinen Finger ziemlich am Puls der Zeit, glaube ich. Im Moment ist es noch relativ lächerlich und die bestehen den Turing-Test ja nicht. Ja. Ja, ganz eindeutig nicht. Aber siehst du, wenn die wirklich einmal den bestehen. Und du jetzt übers Telefon, weil ich weiß nicht, ob man das jetzt physisch so gut, physisch wirst du wahrscheinlich entlarven können, dann relativ lange. Vielleicht kann man in der Kurzfall sagt, ach, keine Ahnung, in 10, 15 Jahren so einer Gegend, irgendwann 2025, glaube ich, da sagt, da kann man einen kompletten Neokortex in Echtzeit simulieren. Theoretisch kann man es, glaube ich, schon jetzt, aber man braucht da 15 Teraflops, keine Ahnung. Ja, und dann sitzt du wirklich vor so einem Ding und kannst es nicht mehr unterscheiden. Irgendwie kommt mir das vor wie auch wieder aufgewärmter, das klingt jetzt so negativ, Mythos in neuer Version. Prometheus, Golem, Frankenstein, iRobot. Golem. Ja, das sind sind wieder die gleichen Motive, die auch schon wieder seit alter Zeit immer wieder kommen. Jetzt halt auch damit. Ja, nur dass wir wissen dann genau, wie der Golem jetzt, also wie die Legende sagt, irgendwie aus Lehm, das ergibt für uns keinen Sinn. Bei so einem digitalen Neokortex, das finde ich höchst spannend, technisch gesehen. Ja, da ist schon was dahinter, meiner Meinung nach. Und ich kann mir auch vorstellen, dass irgendwann eine Maschine in den nächsten 20 Jahren tatsächlich den Turing-Test besteht. Aber ich weiß einfach nicht, wie man dann behaupten kann, dass die bewusst ist. Man kann da nicht widerlegen, dass sie bewusst ist. Das ist mir das Komische, glaube ich. Für mich hat sowieso alles Bewusstsein. Ja, das gut. Ist jetzt noch einmal eine andere Sichtweise darauf natürlich. Das heißt, die Maschine ist bewusst dann. Schamanisch gesprochen würde ich sagen, es gibt einen Spirit dieser Maschine. Jo, den hat aber ein Dampflok oder war ein natürlich. Spirit. Naja, gut. Ja, ganz klar. Aber da geht es ja um eine sehr spezifische, relativ eng gefasste Geschichte. Ja. Man simuliert das Hirn, einen speziellen Teil des Hirns. Ne? Den Rest sagt er, Amygdala und so, das können wir alles. Das ist relativ einfach zu modellieren. Aber der Neokortex ist schwierig, weil da alle unsere Konzepte, alle unser Wissen gespeichert ist. Aber ich glaube eben gar nicht, dass unser Bewusstsein im Gehirn gelagert ist. Das ist ein sehr guter Einwurf. Weil da kommen wir jetzt nämlich zur Kognitionswissenschaft. Das Buch, was wir beide sehr lieben, Douglas Hofstetter, man kennt ihn von Gödel, Escherbach. Einsicht ins Ich. Einsicht ich habe es noch nicht ganz gelesen, ja. Aber die ersten 20, 30 Seiten sind schon mal großartig. Ja. Das grundsätzliche Problem an gibt es jetzt künstliches Bewusstsein oder nicht, ist ja, dass man sein eigenes Bewusstsein noch nicht wirklich definieren kann. Das fängt mit ganz einfachen Fragen an, die sich jeder, der zuhört, stellen kann. Wie bin ich ein Körper? Habe ich einen Körper? Wo bin ich? Wo würde ich mich jetzt sehen? Im Kopf, im Fuß, um den Kopf herum? Das sind Fragen, da gibt es noch, kann ich mir auch nicht vorstellen, dass es endgültige Antworten gibt. Aber und es wirft natürlich ganz viele neue Fragen auf, wie zum Beispiel die Frage nach der Identität. Ne? Wenn ich jetzt wirklich, wenn es jetzt möglich ist in 20 Jahren, dass ich meinen Jetzt-Zustand des Neokortex in einen digitalen transferiere, gut, dann agiert diese Maschine vielleicht wie ich, antwortet genauso wie ich auf Fragen, ist vielleicht genauso lästig manchmal und so, aber entwickelt sich natürlich ab dem Moment auseinander. Das heißt, ich bin dann, weil ich bin noch immer ich und das ist noch immer diese Simulation von mir. Und die Hoffnung, die Transhumanisten schüren, sage ich jetzt auch ganz wertfrei, Transhumanismus, es ist interessant, teilweise auch querlich, glaube ich, dass man ewiges Leben dadurch erlangen sollte, das, und Ray Kurzweil sagt es dann leider doch auch in seinem Buch. Ich habe ein Interview mit ihm gehört, wo er sagt, naja, das ist natürlich Blödsinn, weil kurz nachdem, und das stimmt ja, ne? Kurz nachdem ich diese Kopie angefertigt habe, bin ich ja noch immer hier und die Maschine ist dort. Wenn ich jetzt sterbe, vielleicht für einen Außenstehenden lebe ich weiter in dieser Maschine, aber ich lebe trotzdem nicht weiter. Mhm. Ja, da ist kein kontinuierlicher Fluss von mir in diese Simulation. Wir existieren ja parallel, zumindest eine kurze Zeit lang, ne? Oder eine Zeit lang. Aber dann kann man sich die Frage stellen, okay, was ist jetzt aber, wenn du Teile deines Hirns austauscht und irgendwann tauscht einmal den Teil ab. Es gibt sogar schon erschreckenderweise Teile des Hirns, die man austauschen kann. Ich habe leider vergessen, welchen Teil. Mhm. Den kann man sich wirklich einsetzen lassen. Bei Alzheimer-Patienten wird er dann eingesetzt. Und das kann man jetzt weiterdenken, kann sagen, ja, und irgendwann tauschst du dein ganzes Hirn aus. Mhm. Wenn nach dem ersten Mal austauschen von irgendeinem Teil, bist du noch immer dasselbe. Ne? Als letztes tauscht, dann erweiterst dein Neokortex und dann tauscht ihn komplett aus. Und dann passiert da irgendwas auf dem Weg, dass du plötzlich nicht mehr du bist. Merkst du das überhaupt? Oder ist es so, dass das Ding, das nachher da ist und komplett digital ist, weiß das überhaupt, dass es nicht du, also dass es dann noch jemand anderen gegeben hat und so? Und was ist mit dir wirklich passiert? Das kann ja keiner sagen. Du wachst auf aus einer Operation? Ja. Also das sind sehr schwierige Fragen, die es wert sind, gestellt zu werden und die gestellt werden in den nächsten Jahren, da bin ich mir ganz sicher. Mhm. Jetzige, aber die Beantwortung, da würde ich echt noch aufpassen. Man kann Visionen haben, das heißt, die Visionen gibt es ja schon und die Antwort gibt da vielleicht die Kunst, die Literatur zum Beispiel. Würde sagen, wenn man William Gibson liest, zum Beispiel, der 1984 Neuromancer geschrieben hat, der beschäftigt sich ja eigentlich nur mit diesen Themen, mit Leuten, die Festplatten im Kopf haben und hat irrsinnig viele Sachen auch vorausgesehen, technische Entwicklungen, und er denkt sie alle weiter, nur halt sehr dystopisch. Aber das ist, glaube ich, das Einzige, wo man seinen Geist wandern lassen kann. Mhm. Ja, und so kommen wir am Ende der Sendung wieder zum Anfang, nämlich der Kunst zurück, die vielleicht noch, oder die natürlich viele, viele Aufgaben erfüllt, nicht nur Unterhaltung ist eigentlich. Kaum Unterhaltung fast. Sie darf es auch sein. Aber sie darf auch Unterhaltung sein. Ne? Und ja, den blauen Blumen, denen wir alle nachlaufen und weiterhin nachlaufen werden, das ist völlig klar. Das ist ja ganz wichtig, glaube ich. Also ich glaube, blaue Blumen sind extrem wichtig, sonst irgendwie, es muss ja irgendwas geben, das man sucht. Ne? Ja, sonst sitzen wir alle nochmal rum und was denn? Das werde ich jetzt auch tun, um das die letzten Minuten dieser Sendung schamlosest für Eigenwerbung zu missbrauchen. Genau, jetzt noch kurz die Reise nach Obskuristan. Ja, das nämlich so ergeben hat, dass ich einfach nicht mehr Blog schreiben mag, dem einen oder anderen mag das vielleicht auch gefallen sein, aber es ist sicher so ergibt, dass Bernhard einen Verlag gründet und nach Autoren sucht und ich eigentlich ja schon seit Jahren wirklich schreiben will über genau diese Suche nach der blauen Blume. Spricht sich ja gut. Ne? Und mich da selbst ganz mutig in diverseste Situationen begeben werde. Also es beginnt mit Handlesen, Tarotkarten, Ouija-Brett bis zu magischen Ritualen, wo ich teilnehmen möchte. Also ich möchte diese schauen, was mir so angeboten wird und ob es mich irgendwie vielleicht, ob ich da vielleicht die blaue Blume finde. Aber ich glaube nicht. Wird jedenfalls noch ein bisschen dauern. Das wäre furchtbar, wenn du das findest. Dann ist ja die Suche aus. Na, dann gibt es immer noch den Heiligen Gral. Okay. Ist ja dasselbe, oder? Der blaue Gral, die heilige Blume. Jedenfalls, es wird auch eine Soap, das auf jeden Fall, weil alle Leute hier im Raum und auch Jörg Vogeltanz und so in diesem Buch vorkommen werden. Ganz ehrlich. Wir zum Beispiel, wie wir auf der Suche nach unseren Kornkreisen waren oder die auch erlebt haben. Wollten wir halt auch noch kurz ansprechen. Ja, aber, ja. Reicht die Zeit nicht. Mit Bernhard gibt es viele Erlebnisse. Also es wird lustig. Freue mich. Und der Arbeitstitel derzeit ist... geklaut von einer Sendung, von Crop FM. Von einer Sendung mit dir. Ja, Reise nach Obskurs dann. Reise, ist ja ein netter Titel, aber bin jedenfalls sehr gespannt auf das Buch und vor allem, was du da dann über mich schreibst. Ja. Also, wir waren heute schon bei Gericht. Und, ja, da werden sie sich verständigen dann. Ne? Auf jeden Fall. Ja, schauen wir dann. Ja, es hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, Freundin geht es besser. Ich hoffe, ich sehe sie gerade nicht, aber ich glaube... Ja. Ja, das war so kurz wirklich eine Schreckminute. Also es war, sie war da irgendwie ein bisschen weg dann. Ja, sie ist ein bisschen krank zur Zeit und der Sauerstoffgehalt in diesem Studio ist... Ja, das muss man jetzt wirklich sagen. Also, sehr gering. Wie gesagt, es wundert mich, dass da keiner umkippt ist in diesem Studio, weil also da ist warm. Ja. Ich habe meine Jacken anlassen. Ich weiß nicht warum, am Anfang war es ein bisschen kühl, aber jetzt nicht mehr. Wir haben uns heiß geredet. Ja. Ja. Schön jedenfalls, darf ich gleich mal sagen, mit euch zwei, hat mich sehr gefreut, dass wir da zu dritt uns endlich wieder mal getroffen haben. Ja, genau. War wieder Zeit, hat mich auch sehr gefreut und wir sehen uns natürlich ständig immer wieder, aber spätestens bei der 400. Aber dazwischen gibt es sicher noch einige andere Dinge, wo wir hier gemeinsam was machen können und... War sehr schön. Noch irgendwelche abschließenden Worte, Bernhard, von deiner Seite zur blauen Blume? Ich könnte mir jetzt irgendwas Hochtrabendes ausdenken. Nein. Ja, doch. Jetzt ist der Zeitpunkt. Okay, warte mal. Vielleicht ein Gedicht aus dem Stand. Ja, warte mal, die blaue Blume kann oder nicht gesucht. Oder chill noch mein Willi jetzt. Ja. Die blaue Blume kann nicht gesucht werden, sie kann nur gefunden werden. Und wenn du sie findest, wirst du entdecken, dass alles die blaue Blume ist und du selbst auch. Okay. Oh. So, okay. Glaube ich nicht, aber. Es bleibt spannend. Aber es hat super, super geklungen. Ja. Also, es war, war also Blavatskische. Blavatskische. Es hatte Blavatskische, zumindest Anwendungen, wenn auch nicht den Original, möchte jetzt ja niemanden beleidigen, der jetzt Theosoph oder Anthroposoph oder wie auch immer, ich weiß nicht, wer jetzt dagegen Sof oder Udi gemerkt, oder irgendein Soph ist. Gut, danke euch beiden und bis zum nächsten Mal.